Kommt der Stream durch? Dann schalte ich uns laut in 3, 2, 1. Sonntagabend. Knapp 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Wie immer pünktlich. Sozusagen. Also das ist pünktlich. Abend, hallo. Pünktlich ist, wenn der andere noch nicht da ist, oder wie das, ne? Heute wieder im konservativen Gewand, der Wahnsinn der Woche und so. Ja, unser Mastermind, unser technisches Mastermind ist leider heute nicht da. Chris muss verdammt viel arbeiten, dank Corona und so. Deswegen heute mal mit der Aushilfstechnik sozusagen. Aber das soll unseren Spaß nicht mindern. Wichtig ist ja auch, dass es immer Spaß macht. Also das ist ja auch die oberste Regel meiner Geheimideologie, alles Egalismus. Also wichtig ist, dass es Spaß macht. Laut, sagt man mir. Okay, dann mache ich uns vielleicht ein bisschen leiser. Nein, mach richtig schön laut, da muss donnern. Es hat und schön übersteuern. Ja, Stuttgart. Oh. Ja, was ist da los, Abel? Erzähl mal. Ja, ich habe doch letzte Woche unter dem Stream, wo ich nicht dabei war, angekündigt, dass ich bei der Antifa mitmache. Und da habe ich jetzt was angezettelt. Nee, Quatsch. Dementsprechend geht es endlich mal ab da, ne? Nein, Quatsch. Ja, aber ich habe heute zu dem Kumpel gesagt, also Stuttgart ist also das Letzte, wo mir das einfallen würde, dass das anfängt in Deutschland. München wäre noch unwahrscheinlicher. Aber Stuttgart ist da auch eine reiche Stadt eigentlich. Und ja, wobei, das, du hattest doch auch an Silvester Köln und so, hattest du ja auch Action überall in allen großen Städten und man hat es in den Medien nur so irgendwie zurechtgebogen, dass irgendwie Köln nur was passiert ist und nicht woanders. So das Konfliktpotenzial ist halt überall, wo halt der Multikulturalismus ein bisschen fortgeschrittener ist. Das, so, soweit ich es mitbekommen habe, soll sich es halt darum drehen, dass halt man sich eine Verhaftung bzw. Personenkontrolle verweigert hat und dass dann halt random Partygäste, also Leute aus dem Nachtleben gekommen sind und sich zusammengerauft haben und scheinbar hat es irgendwie auch die örtliche Antifa mitbekommen und auch die Hooligan-Szene und irgendwie haben dann alle in Zeiten von IT, wo jeder Telegram und WhatsApp hat, gingen dann lauter Nachrichten hin und her rum und verschiedenste Grüppchen sind dann irgendwie ins Nachtleben rausgebrochen. Ja, aber wenn man den SMS-Verteiler hat, ist man denn nicht so eine Art Organisation? Nein, nein, nein, nein, nein. Eine Ausweiskontrolle, ist das denn so verpflichtend? Ich meine, nee, es ging nicht um eine Ausweiskontrolle, es ging um ein Drogendelikt. Also um Verdacht eines Drogendelikts, da wurde dann jemand von Polizisten halt angehalten, entsprechend erkennungsdienstlich behandelt und dann haben wohl die Leute außenrum gedacht, oh, hier haben wir den nächsten George Floyd und haben sich dann erst 150 Leute, am Ende 500 Leute, die sich da versammelt haben, um teilweise übelst derbe auch auf die Polizisten einzuschlagen. Also ich habe dieses Video von dem Typ gesehen, der mit gestrecktem Bein dem Polizisten in den Rücken springt. Das kannte ich aus Deutschland bisher so nicht. Ja, ist schon heftig. Also von den Videos, die halt rumgegeistert sind, da hast du zum Teil schon heftige Scheiße gesehen. Also und ich sag wirklich Scheiße, weil halt eine heftige Verletzung in Kauf genommen wird. Wenn du mit richtig Anlauf auf jemanden drauf springst und richtig trittst in den Rücken, wenn die Person blöd fällt, kann die halt kaputt sein. Also das ist dann auch nicht mehr irgendwie rumgepubelt oder so, sondern das ist dann halt wirklich ein hohes Verletzungsrisiko in Kauf nehmen. Also schon gut aggressiv. Also zumindest das von, was ich auf den Videos gesehen habe. Also und da ich halt die lokale Szene relativ gut kenne, kann ich bei den Videos nur davon ausgehen, dass sie halt aktuell sind und auch lokal sind. Also ja. Ja, wir müssen ja eigentlich den Krawallmachern dafür danken, dass sie so doof sind und ihren Irrsinn auch noch dokumentiert haben für uns. Teilweise mit einem Wasserzeichen drin, mit einem Namen. Also, oh, geil. Ob man da bestimmt geil mit Geld verdienen kann. Mit dem Urheberrecht. Kannst du ja die Bild-Zeitung verkaufen. Ja, wenn sie es denn kaufen oder nicht einfach nur nehmen. Ne? So. Was ist denn mit so? Jemand hat eine Anzeige gekriegt, haben sie den gecasht oder was? Ich weiß nicht, ob derjenige jetzt da wirklich jetzt auch Drogen dabei hatte oder was aus dem Ding geworden ist. Ich weiß, dass es weitere 20 Festnahmen gab. Was ich bei 500 Leuten halt auch eher ein Fliegenschiss finde, aber gut. Gut, die Frage ist auch, wie soll ich sagen, oftmals ist es ja so, wenn ihr jetzt zum Beispiel in der Firma aktiv seid oder in der NGO, von 10 Leuten, die irgendwo ankommen, macht einer was und drei gucken zu und geben Ja, genau, Kommentare und richtig. Tipps. Und die Richtig, Frage ist stimmt. jetzt, also ich will es nicht kleinreden, aber die Frage ist halt auch, ob das dort dann ähnlich ist, ob vielleicht 50 besser gewesen wäre, aber ob du wirklich auch irgendwie 100 Verhaftungen oder so, ob das auch angemessen gewesen wäre. Also da weiß ich nicht, da war ich nicht dabei. Also, aber ich frage mich da nur so, ob 20, ist das wirklich wenig? Ist das viel? Keine Ahnung. Also, ja. Und es gibt ja auch noch die Geschichte, was die Leute so gerufen haben. Also das übliche Fuck the Cops, All Cops are Bastards, also diese Und Allahu Akbar. und Allahu Akbar halt eben auch. Und das finde ich dann schon wieder so. Der Ali Udlu hat das auf Twitter heute gut zusammengefasst. Er hat gesagt, das fällt auf alle Muslime zurück. Und damit hat er recht. Also da muss man sich dann hinterher nicht wundern, wenn die Leute sagen, der Islam passt nicht nach Deutschland, finde ich. Wenn Leute mit Allahu Akbar durch die Stadt laufen, weil das ist schon, das ist im Endeffekt ein Kriegsruf in dem Zusammenhang. Also nicht immer, wir haben ja gelernt, Allahu Akbar, bist du schön und so, aber eigentlich in so einem Zusammenhang, wenn marodierende Gruppen durch eine Stadt ziehen, ist das für mich ein Kriegsruf. Aber wenn das Antifanten machen, ist das eine Diskreditierung eigentlich doch ihrer Leute sozusagen oder derjenigen, Ich die sie weiß schützen nicht, wollen. ob da wirklich die Antifa, also ich glaube, wenn es die Antifa halt, wir haben ja gelesen, dass von irgendwie Demokratisch von Volk, ne? 150 auf 500 diese Sache angeschwollen ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass die ersten 150 wirklich Leute waren, die in der Stadt waren, oder 200. Und dass eventuell dann später halt auch Antifa-Leute dazugekommen sind aus dem Umland oder so. Oder aus der Stadt. Aber ich glaube eher daran, dass das andere Gruppen waren, die das ausgelöst haben. Also, soweit ich den Überblick habe, das, was ich mitbekommen habe, war es halt, dass du so eine Razzia bzw. Kontrolle hattest. Also, da habe ich Unterschiedliches gehört und dann haben halt Antifanten auch zum Protest aufgerufen. Und dann hattest du auch türkisch-arabische Clans, die dazugekommen sind und später auch Türsteher und Hooligans. Also die Türsteher-Szene wollte dann für Recht und Ordnung sorgen mit Hooligans zusammen. Also was ich auch interessant fand, weil die Türsteher-Szene, die ist eher sehr divers. Also Ist das was nicht langweilig in Stuttgart, dass die Leute sich komische Hobbys suchen oder so? Entschuldigung. Ja, ist halt Stuttgart. Ist schon hart auf jeden Fall. Meine Perle. Nee, aber Übrigens. was ich mir auch gedacht habe, als ich die Nachrichten gesehen habe, habe ich da irgendeine Referenznachricht dazu? Also klärt mich bitte auf, hatten wir ja schon mal so Unruhen, so ich, keine Nee, wir Ahnung. hatten die Plünderung auch beim G20-Gipfel, aber das war ja eher noch. Aber es ist wirklich Stuttgart selber. Ich keine Ahnung. Also zumindest in den letzten 20 Jahren, ich habe nichts mitbekommen oder habe hier Aber in jetzt ein Stein bisschen gewohnt oder. die Demos eine Woche vorher, wo sie dann eigentlich die Demos nachgemacht haben, machen sie jetzt die Plünderung auch nach oder so, ja? Ja, also. Ja, aber wobei ich halt glaube, dass das halt bei uns einfach gewaltbereite Leute sind, die die Situation auch einfach für ihren Spaß ausnutzen, sozusagen. Ja, Amerika auch, oder natürlich. nicht? Also. In Amerika, ja, aber da ist halt noch ein ganz anderes politisches Ding dahinter. Ich glaube, das in Ja, stimmt Stuttgart natürlich. waren wirklich einfach Arschlöcher. Das ist der Unterschied, ne? Dass in Amerika wirklich eine politische Problematik dahinter steckt, bei uns eigentlich nicht so wirklich, ne? Ja, Ja, die das war jedenfalls sehr das. viel kleiner ist, In finde ich. der chinesischen Presse ist es auch ziemlich rumgegangen und da meinten die so, ja, hier die armen Polizisten in Deutschland, die ja sowieso so gut wie niemanden wirklich kaputt machen. Also so wie in den USA, wo ja die Todeszahlen höher sind von Polizeiarbeit. Da ist ja in Deutschland die Polizei sehr zurückhaltend. Und in den chinesischen Medien war es eher so, ja, jetzt kriegen die hier eins reingedonnert und dabei sind es eigentlich ziemlich friedliche und gut arbeitende Polizisten in Deutschland. Ja, aber Also. das Problem ist halt, dass die Medien das ganz anders framen. Du hast ja die letzten Wochen, wir werden gleich auch noch natürlich über Hengameh reden, aber auch Restle, Gensing, dieses ganze Volk ist doch schon die ganze Zeit, auch in Deutschland ist die Polizei auch rassistisch, in Deutschland ist die Polizei auch gefährlich. Dann hast du so Stimmen wie Quattro-Milf, die sagt, ja, wir müssen um unser Leben fürchten, wenn wir von der Polizei kontrolliert werden, weil wir schwarz sind. Das sind alles so Sachen, wo ich mir denke, nee, das ist in Deutschland eben nicht so. Und ihr, ihr redet sehr praktisch herbei. Ihr gebt den Leuten noch die Absolution per Fernsehen dafür. Ja, aber so ein Polizist, je nachdem, in was für einer Situation der ist, muss er sich vielleicht auch entsprechend mal verhalten. Also ich will nicht sagen, dass die Rassismus vorspielen, aber dass sie so, dass sie das teilweise nutzen, irgendwie um an ihr Ziel zu kommen, ja, sicher, klar. Ne, das würde ich nicht ausschließen wollen. Dass man, aber das ist halt auch situationsbedingt. Das muss ja nicht unbedingt eine allgemeine Einstellungsproblematik sein oder so. Die sehe ich nämlich nicht eigentlich. Ja, die Situation in Stuttgart hat sich ja aus so einer polizeilichen Maßnahme ergeben. Das hat man ja schon mal öfters gesehen, dass da unbeteiligte Personen halt eingreifen, weil die bekannt sind mit den Leuten, die da festgenommen werden sollen oder nicht. Das ist so weit eskaliert, dass halt noch Protester mit auf den Zug drauf aufgesprungen sind und Leute organisiert haben und dann im Nachhinein halt irgendwelche Leute das noch ausgenutzt haben, das Chaos. Ja, es waren ja auch In Amerika hat das ja immer so einen Dreiklang, weil das ja immer etwas organisiert ist und diesen politischen Hintergrund hat. Du hast die normalen Protester, die friedlichen Demonstranten, dann hast du die zweite Welle, das sind die Leute, die Sachen vorbereiten oder Sachen kaputtschlagen oder Steine irgendwo hinlegen oder Schaufenster einschlagen. Für die dritte Welle, das sind die Leute, die dann einfach nur noch Opportunisten sind und die Situation ausnutzen. So nach dem Motto, wenn die Schaufensterscheibe schon eingeschlagen ist, kann ich ja zugreifen. Aber wie der Demonstration, weiß nicht. Wie der Chat eben angemerkt hat. Ich wollte diesen Unterschied nochmal klarstellen. Wie der Chat eben angemerkt hat, sind da halt auch Leute mit Sturmhauben und sowas rumgelaufen. Ne? Also es war schon klar, dass da auch zumindest später die üblichen Krawalltouristen. Weil sonst haben kennt ihr das da nicht? Ihr geht random feiern, sitzt in einer Bar, habt eure Sturmhaube dabei, weil, keine Ahnung, nachher ist kalt, wenn man nach Hause läuft. Das ist schon die Frage, was das für eine Gruppe ist. Und ich habe mich gefragt, ob das vielleicht auch irgendwie gemacht sein könnte. Ich meine, ich will keine Verschwörungstheorien streuen oder so, aber. Doch, mach bitte. Mit ein bisschen Geld oder so ist ja sicher auch was möglich, ne? Nur welches Interesse halt. Ach, ich glaube, diese Arschlöcher brauchen von vornherein kein Geld und die anderen sind Überzeugungstäter. Ja, sind sicher auch bei, auf jeden Fall. Wie sagt man da nochmal genau? Eventorientierte Jugendliche im Nachtleben. Ja. Party-Crowd. Ja, wer hat das mitgebracht? Ich glaube, Abel, ne? Ja, da hier geht's, geht man davon aus, dass innerhalb der linken Szene sich kleine Grüppchen zusammentun, die ein bisschen mehr aktionsorientiert sind, wie bisher auch das an den Tag gelegt worden ist und dass der Verfassungsschutz Potenzial für terroristische Vereinigungen sieht. Ich kann die Uni Bielefeld ja mal erforschen, wie weit das schon in die Mitte der Gesellschaft eingezogen ist. Ja. Aber ich dachte, Linksextremismus ist ein aufgebauschtes Problem, Frau Spesig. Ist es doch auch. Die ist jetzt weg. Ne, die ist doch wieder da. Die ist wieder da. Ja, zum Glück. Der Frau geht es. Ja, aber nur nicht kommen, oder? Also. Und wenn man keine Gefahr spürt als Linker, macht man sie im Zweifelsfall dann auch selber. Ne? Habe ich gelesen. Oh, ja, der Artikel, der war böse. Der war böse? Ich habe dann nur so überflogen, ehrlich gesagt. Aber es ging um eine Morddrohung eben gegen Linke. Und im Titel steht zwar, soll von Ex-Parteifreund stammen, aber der hat das wohl eingeräumt im Gespräch, das habe ich auf jeden Fall gelesen. Also das mit dem Soll kann eigentlich weg. Ich weiß nicht, warum das so vorsichtig formuliert ist. Naja, das Soll steht da, weil das immer in deutschen Medien so steht. Es stand auch heute noch auf Tagesschau, angeblich habe es in London Reading da drei Tote gegeben. Ach so. Angeblich. Ja. Wenn die BBC schon bestätigt, dass es einen Terrorhintergrund hat, also, laut Polizei. Ja, nachdem also, von dem Artikel hatte ich halt so den harten 4D-Schach-Vibe, wo halt der Typ sich dachte, ja, damit die Linke mal ein bisschen Presse bekommt, mal jetzt eine Morddrohung und dann kommen die in die Medien, wie eben nach Lübcke CDU. Und dann, ja, und die Rechte kriegen einen aufs Dach. Ja, weißt du, wo ich mir halt auch denke, ja, deswegen macht man die ganzen Morddrohungen und den ganzen Kram, den nimmt man privat sehr ernst und den tut man öffentlich kleinreden, weil man sonst die Bevölkerung dazu animiert, mehr so Unfug zu machen. Das ist so dieses Ding da. Ich habe gestern Sky Dumont gesehen im Interview, ganz kurz. Und der hat unter anderem erzählt, dass es ganz normal wäre, dass man Morddrohungen kriegt, auch als Schauspieler. Skyrimon hat in Otto der Film mitgespielt. Otto der Film ist rassistisch. Da kann er sich bei sich selber bedanken, würde ich sagen. Ist das so? Ja, es war ein Artikel in einem Berliner Magazin dieses Wochenende, dass Otto der Film, mit Kindern kann man den gar nicht gucken, der ist sehr problematisch. Ach Gott. Wegen der Sequenz, wo Otto einen Sklaven an eine alte Frau verkauft. Boah. Ja, aber kommt das mit den Morddrogen? Der Typ, der auf die Pizza Kiwi-Scheiben drauf hat legen lassen, der hat doch auch Morddrogen bekommen. Menschen sind halt. In dem Fall aber mal zu Affen. Nein, aber Menschen sind halt Affen. Und das ist das, was ich jedes Mal von egal wem, egal welche Richtung aus der Öffentlichkeit höre. Ja, man bekommt verstörende Nachrichten mit der Zeit, desto mehr bekannt man ist. Also, ja. Das hier war ein sehr interessanter Artikel, den ich euch ans Herzen legen wollen würde. Der wurde zwar von Quinn Slobodan mitgeschrieben, von dem habe ich ein Buch gelesen, was grottenfurchtbar grauenhaft war, aber der Artikel, der war richtig gut. Also da war ich echt sehr positiv überrascht. Also ich habe den Artikel sozusagen nur gelesen, weil ich gedachte, da gibt es jetzt ein Cringe-Fest. So. Aber der Artikel geht halt auf die ordoliberale Montpellieron Strömung in Aufstehen und der AfD ein, und das ist ganz interessant. Also das ist sozusagen die hegemonische Kraft des Liberalismus als Ideologie, die selbst in der Opposition irgendwo die Kernleute ein Stück weit in eine bestimmte Richtung ein bisschen drückt. Also fand ich interessant. Also sehr gute Artikel. Also. Ja, auch Leute, die auf Liberalismus wettern, plädieren oder argumentieren, hoffe ich, mit so freiheitlichen Sachen, ja. Oder dass es besser ist für alle oder so. Ja gut, Liberalismus ist halt auch basiert. Da kannst du sagen, was du willst. Also. Ja, hier sind wir bei einem der Filetstücke des heutigen Abends, würde ich sagen. Das hängt am E, das kann ich nicht lesen. Die Kolumne Habibitus in der Taz von unserer allseits beliebten Hengame Yagubi-Fahrer hat diesmal praktisch das Polizeiproblem für uns gelöst. Ich hingegen frage mich, wenn die Polizei abgeschafft wird, der Kapitalismus jedoch nicht, in welchen Branchen kann man Ex-Cops dann überhaupt noch reinlassen? Schließlich ist der Anteil an autoritären Persönlichkeiten und solchen mit Fascho-Mindset in dieser Berufsgruppe überdurchschnittlich hoch. Oder haben Sie schon einmal von einem Terrornetzwerk in der Backshop-Community gehört? Ja. Ja? Ja. Ja, wenn man das so schmeckt. Muss ja. Wohin also mit den über 250.000 Menschen, die dann keine Jobs mehr haben? Einfach in neue Berufe stecken? Weil das nach 1945 so gut funktioniert hat? Fehlanzeige. Aber welche Bereiche der Arbeitswelt wären sicher? Ja, okay. 1945, Entnazifizierung ist also das gleiche wie die Polizei abschaffen, ja? Hengame? Und diese 250.000 Leute sind alle Nazis. Auch die Migranten, auch die Frauen, auch die Transgender, die da mitmachen bei der Polizei. Ey, Mars, die Frauen nicht. Frauen sind die Polizei nämlich 300.000 Leute. Die Frauen hat die Hengame nicht gemeint. Vor allem das Ding ist, ja? dieser Artikel ist so stark vom Narrativ von den Amerikanern geprägt, vom Ausland. Also wir werden weltweit beneidet um die Polizeiarbeit, die in Deutschland stattfindet. Das ist kaum irgendwo ist Gewalt vom Staat so friedlich organisiert wie hier. Also, scheiße. Ja, ich fand, was die Bullen gemacht haben in Berlin auch scheiße teilweise, dass sie da mit mehreren reingegangen, haben sich einzelne Leute gekascht und die in was für einem üblen Griff und so dann rausgeführt. Das fand ich schon nicht so ganz in Ordnung. Die Bullen haben auch ihr Päckchen dazu zusammen zu tragen, finde ich jedenfalls, aber das ist nicht gerechtfertigt hier. Natürlich. Die Polizei hat das Gewaltmonopol und wenn die Straftaten in der Demonstration sieht... Nee, das war kein Straftat, die haben da gesessen. Ja, wer weiß, was sie vorher Oder die Meditationsdemos oder so da gemacht haben angeblich. Inklusive korrekten Abstand, das war ja die Sauerei dabei. Also das würde ja wirklich nicht hundertprozentig freisprechen, aber das ist natürlich kein Grund, die so abzukanzeln. Ne? Und nochmal, die Hengame meinte nur Männer. Es geht nur um Männer. Das keine Baumärkte, Tankstellen oder Kfz-Werkstätten. Eigentlich nichts, woraus man Bomben oder Brandsätze bauen kann. Technik generell eher nein. Keine Gastronomie wegen Vergiftungsgefahr. Der Kulturbereich samt Bücherläden und Kinos fällt flach. Dort könnten Sie Ihr Gedankengut ins Programm hinein kuratieren. Projektion? Matsch? Hängerme? Was ist mit Gartencentern? Zu nah an der völkischen Natur- und Landideologie. Über Biobauernhöfe brauchen wir gar nicht erst zu sprechen, die sind jetzt schon zu Szenejobs für Neonazis avanciert. Und wenn man sie einfach Keramik bemalen ließe, nein. Zu naheliegend, dass sie unter der Hand Hakenkreuz-Teeservice herstellen und sich mit den Einnahmen das nächste Terrornetzwerk querfinanzieren. Ich meine, klar, das ist ein glossiger Artikel, aber wenn man Hengame kennt, weiß man halt, dass sie das alles ernst meint. Also, naja. Spontan fällt mir nur eine geeignete Option ein. Die Mülldeponie. Nicht als Müllmenschen mit Schlüsseln zu Häusern, sondern auf der Halde, wo sie wirklich nur von Abfall umgeben sind. Unter ihresgleichen fühlen sie sich bestimmt auch selber am wohlsten. Weiß nicht, Hengame. Wie war das mit der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit? Die gilt nur, wenn es der politische Gegner macht und man das instrumentalisieren kann. Wenn es aus den eigenen Reihen kommt, war das Satire und sollte unter Kunstfreiheit stehen. Ja, es geht, glaube ich, auch darum, dass man ja anhand des Berufs oder entlang des Berufes darf man schon diskriminieren. Ja, das würde aber auch wieder, wenn ich jetzt Sexworker diskriminieren würde, würden die auch komplett wieder ausrasten. Oder? Ja, das ist wahrscheinlich. Ne? Du kannst schon sagen, ich finde alle Bäcker scheiße oder so, glaube ich. Deswegen ist das, also Berufe sind ja nicht mit drin sozusagen im Gesetz. Deswegen ist das, glaube ich, nicht so problematisch. Aber Menschen als Abfall zu deklarieren, ist für mich Streicher und Goebbels. Punkt. Ja. Also, ja, sicher. Und jeder anderen Gruppe, ja, vielleicht jetzt außer, wie gesagt, Berufsgruppen, aber mit jeder anderen Gruppe wäre das auch nicht gegangen. Und das hätte auch dann niemand mehr als Satire empfunden oder so. Ne? Das wird es wahrscheinlich so verkaufen, das werden sie wahrscheinlich auch hier so abnehmen. Aber ja, wie gesagt, mit anderen Gruppen hätte das eigentlich nicht funktioniert. Ne? Es ist, im Gegenteil liest es sich dann sehr ekelhaft. Ne? Ich bin mal gespannt, ob die Taz das Ganze zerreißt, weil da gibt es inzwischen wohl ziemliche Gräben zwischen denen, die Hengame ganz toll finden und denen, die sagen, nee, irgendwo ist auch mal gut. Ja, das die Ding Kommentare halt, waren über alles scheiße, ne? Die Kommentare waren alle negativ, so zu Hengame. Ne? Ja. Das Ding ist halt, es kommt halt aus der Richtung, die sich... Also die sich verbiegt und breit aufbaut in Sachen Hassrede und Hate Speech und Worte führen zu Taten und bla bla bla bla. Aus der Ecke kommt dann halt sowas. Und da ist dann halt, keine Ahnung, so und, bitte und nach den eigenen Regeln aufleben, so irgendwie. Also und sofort eigentlich wird auch die Wagenburg geschlossen von der linken Medien-Meshpoke. Ja, bestimmt schon. Es ist eben der Streit zwischen, was ist jetzt linke Satire oder ist es schon rechter Hass? Ne? Das hatten wir also, schon ein paar Mal. Ich habe mit jemandem ernsthaft, der wollte mit mir argumentieren, dass halt der letzte Absatz praktisch kein Gleichsetzen der Polizei mit Müll ist, sondern auf der Halde, wo sie wirklich nur von Abfall umgeben sind, unter ihresgleichen fühlen sie sich bestimmt selber am wohlsten. Das bedeutet nicht, dass sie Polizisten als Müll bezeichnet haben. Wurde mir gesagt. Ich hab das sondern den Müll als Polizisten, oder wie? Ich verstehe es nicht so ganz, was nee. Hänger mir uns sagen will. Aber ja. Wer es verstanden hat, ist der Deutsche Journalistenverband offensichtlich. Hier haben wir einen Twitter vom offiziellen Account des Deutschen Journalistenverband, einen Tweet. Hey CSU und Markus Blume, man mag von der Satire... In Taz-Gezwitscher, Framing, gleich mal schön halten, was man will. Aber findet ihr als demokratische Partei, ist es denn okay, gegen einzelne Journalist-Sternchen innen zu hetzen? Denn genau das tut ihr mit diesem Tweet. Und darunter haben wir einen Tweet der CSU, der inzwischen wieder gelöscht wurde, wofür brav mea culpa, mea maxima culpa gesagt wurde. Die hässliche Fratze der hasserfüllten Linken in Deutschland zeigt sich. In der Taz-Gezwitscher sollen unsere Polizistinnen und Polizisten wie Abfall auf der Müllhalde entsorgt werden. Das ist schäbig und niederträchtige Hetze. So unser Generalsekretär. Und darunter haben wir ein Bild. Polizei vor linker Hetze schützen steht drüber. Dann sehen wir ein Foto von Randale und ein Foto von Hengame. Und dann unter die Schlagzeile Zivilpolizisten als Abfall auf der Müllhalde entsorgen. Ja, aber guck mal, da hat dann einmal die CSU nach Saula-Alinsky-Rules for Radicals alles richtig gemacht. Zuspitzen, polarisieren, tralala. Hat eine ordentliche agitatorische Gegenantwort zu dem Artikel rausgehauen. Und dann knicken sie ein und kriegen es nicht hin. Ich find's genial. Mir tut's eher leid. Also. Und der Journalistenverband macht's halt, ich keine Ahnung, das ist Satire, das ist jetzt aber Hetze, wenn man die Satire kritisiert, ich keine Ahnung. Ich bin generell immer für mehr Meinungsfreiheit, aber weil es einfach aus der Ecke kommt, wo es immer heißt Hassrede, Hassrede, Hassrede, finde ich das schon ganz lustig. Ja, und also, auch weil halt, wenn jemand Konservatives das sagt, ich erinnere an das System Don Alfonso, wenn die was sagen, was denen nicht gefällt, wird zum öffentlichen Schlachten aufgerufen. Genau. Ja, genau. Das ist ja auch das Ding. Sie können ja auch keine anderen Meinungen ab. Und hier ist es ist auch Zeit. Ich erinnere an Deutschland, ist ein Drecksvolk. Rassismus gegen Allmanns ist richtig und wichtig. Und was weiß ich, was da noch alles war von ihr. Wenn jemand halt hetzt, dann hetzt er. Und das kann man ruhig auch ab und zu mal beim Namen nennen. Und ich hätte es toll gefunden, wenn irgendwie mehr Medienleute gesagt hätten, nee, das ist ein bisschen viel jetzt. Ja. Man muss die Frau nicht bestrafen, man muss ihr nicht irgendwie, obwohl die Polizei, Gewerkschaft Berlin und ich glaube auch die Polizei Berlin haben wohl Strafantrag gestellt, wir sind mal gespannt. Ja, du wirst dir auch so einen Ruf erschrieben jetzt mittlerweile in der Art, dass sie gar nicht mehr anders kann, ne? Also ich kann jetzt keinen normalen Artikel mehr schreiben oder so. Ich glaube aber auch einfach, das kann die auch nicht. Die lebt doch nur von diesem Weiße sind doof, ich bin of color, ich bin queer, seht her. Na, ist sie nicht Fashion Inspiration Model oder? Ja, sie sagt doch, so? Sie ist eine Fashion-Ikone, Kicher. Sie hat aber auch schon die Mehrgewichtigkeit mathematisiert, meine ich. Nee, sie besitzt einiges Gewicht in der Modeszene, habe ich gelesen. Hengame, so, meine Damen und Herren. Und wegen Hengame will jetzt keine Polizeimänner Berlin. Habe ich gelesen. Hey, gut, aber Berlin ist auch Berlin. Berlin einfach. Gott strafe Berlin. Das sage ich als Atheist. Ich keine Ahnung. Ja, ja. Nee, nicht wegen Hengame, sondern wegen des Gesetzes da, des Neuen, dass ja die Polizei da so ein bisschen in Vorabhaftung nimmt oder so. Wir müssen erklären, warum sie nicht rassistisch waren bei dem Racial Profiling oder so, ne? War das ja nochmal? Ich das jetzt hier in den Artikel. Ja, aber ist ja klar, um was es geht, ne? Also die Polizisten von außerhalb möchten nicht mehr in Berlin arbeiten oder den Berlinern helfen, weil sie sich da auf dem Tribunal sehen, auf dem Weg zum Tribunal sehen, dass sie auf das keinen Bock haben und das ungerechtfertigt ist, ne? Wenn die Kollegen eine allgemeine Personenkontrolle im Görlitzer Park machen, laufen sie Gefahr, sich eine Beschwerde einzufangen, wenn sie vorwiegend Schwarze kontrollieren, befürchtet Radek. Ja, kann ich nachvollziehen. Absolut. Das kam ja bisher nur aus einzelnen Stellen und jetzt kommt es eben auch vom Bund, ne? Also von einzelnen Ländern und jetzt kommt es auch vom Bund. Schnauze voll mit Berlin. Ja, heute ist der Chris nicht da, wo es mal gegen Frankfurt geht. Razzia an der Uni Frankfurt, Verdacht auf terroristische Vereinigungen, linke Gruppen organisieren Protest. Wir sind da also auch wahrscheinlich kurz an so einem Stuttgart vorbeigeschrammt. Es wurden die Geschäftsräume des Allgemeinen Studentenausschusses, oder wie das bedeutet, was das ASTA auch immer bedeutet, wurden durchsucht, weil man im Zusammenhang mit einem Anschlag auf das Gerichtsgebäude in Leipzig eine Person gesucht hat. Und sind auch dann sofort über Social Media ist eine Gegendemo organisiert worden und die üblichen Sachen sind gerufen worden. Böse Polizei, böse Polizei. Ja. Redet nicht mit den Cops. Bla bla bla. Das ist total lustig, weil wenn du historisch gesehen irgendwie Proteste anguckst, dann stellst du fest, dass in den letzten 100 Jahren die ganzen Proteste, die ohne Gewalt stattgefunden haben, dass sie stets erfolgreich waren, wenn die 3,5% der Bevölkerung mobilisiert haben Und dass das stets, wenn Proteste mit Terror, Gewalt, Plünderung, was immer auch halt an Sachen Gewalt, Eskalation stattgefunden haben, die in der Regel ihre Ziele nicht umsetzen können. Also Geschichte muss nicht determinierend sein, aber halt bisher war es immer so, keine Ahnung. Wird wahrscheinlich weiterhin so bleiben, aber ja. Lass es uns doch einfach nochmal ausprobieren. Ja, ja. Und es geht weiter mit Polizei, diesmal in Bremen. War das von mir? Oh je, ich kann nicht sehen, was von mir war. Hier haben wir oder einen, von Price? Ich hätte es, glaube ich, auch sortiert. 54 Jahre alt Marokkaner, der in einem Wohnblock in Bremen mit einem Messer rumgelaufen ist, Menschen bedroht hat. Die Polizei ist gerufen worden, und der Mann ist mehrmals aufgefordert worden, das Messer fallen zu lassen. Ist dann mit dem Messer auf den Polizisten zugerannt. Der Polizist hat sich noch versucht, irgendwie da in Sicherheit zu bringen, ist zurückgelaufen. Und bevor der ihn erreicht hat mit dem Messer, hat er geschossen und der Schuss war tödlich. Okay, war ein Schuss aber. Und ich finde es halt wieder super, dass dann gleich oben steht Rassismusdebatte. Rassismus. Ein Typ greift mich mit dem Messer an und ich gebe ihm noch alle Chancen, das zu lassen, und er sieht die Waffe in meiner Hand und will trotzdem auf mich einstechen. In der Rechtsprostille hätte gestanden Flüchtlingsdebatte. Das kann durchaus sein. Ja. Das kann durchaus sein. Aber ja, die Leute in London sind auch tot, die drei. Ne? Und viele Schwerverletzte. Wenn da jemand mit einer Pistole gewesen wäre, wäre das vielleicht nicht passiert. Ja, aber Rassismus tötet auch. Ja. Ja, ne, aber vor allem tötet doch, wenn man sich der Polizei so mit Waffengewalt widersetzt. Nicht so schlaue Idee, ja. Ja, das ist. Die Frage ist halt auch, ob das. Also, Suicide by Cop ist ja auch so eine Sache. Also, ich weiß nicht. Also ich, ohne das jetzt genauer zu wissen, ist das halt auch was mir im Kopf rumgegangen ist, als ich das gehört habe, weil es ist halt allgemein bekannt, dass einfach mit einem Messer rumrennen, mit einem offenen Messer, einfach keine so eine gute Idee ist, speziell wenn Polizei da ist. Also ich erinnere mich auch an einen Fall, tatsächlich zu der Zeit 2015, 16, da, das war sehr ähnlich, da ist eben einer in einem Asylbewerberheim durchgedreht und dann mit dem Messer auch auf die Polizei losgegangen, die ihn dann niedergeschossen haben. Peng, peng, da gab es eine Videoszene von. Und das wurde damals bewertet, ja, so, dass das natürlich nichts mit seinem Asyl zu tun hat und mit seiner Herkunft oder so, sondern da wird in so einem Fall die einzelne Tat bewertet, eben das mit dem Messer rumlaufen und jemanden angreifen. Und nicht, wie er aussieht und wo er herkommt. Halt, das spielt dann dabei eigentlich keine Rolle und so. Das ist hier, denke ich, immer eigentlich auch, ne? Das ist eine Straftat und die muss die Polizei einfach, der muss die Polizei adäquat begegnen. Und das haben sie gemacht, peng. Ja, ja. Eben. Ich denke auch, die Polizei, da hat sich nichts vorzuwerfen in dem Fall. Ja. Im Gegenteil, die Medien, die das jetzt wieder hochjazzen wollen zu einer Rassismusdebatte, die haben was. Genau, da spielen die anderen Umstände so eigentlich keine Rolle erstmal. Und auch die Rassismusdebatte spielt da eigentlich keine große Rolle in dem Fall. Und genauso kannst du es ja auch für die Polizei wiederum umdrehen. Klar gibt es da schwarze Schafe, will ich nicht abstreiten. Ja, die lässt dann vielleicht oder so, die ballern noch nicht um sich wie in so einem Cowboy-Film. Weißt du, das ist doch albern. Ne? Ja, eben. Und halt auch von diesen schwarzen Schafen auf die alle anderen zu schließen, wie es halt Frau Hengamel zum Beispiel tut. Ja. Ja, man kann keinen Polizisten Porzellan malen lassen, weil die sich ja alle Hakenkreuz malen. Das ist das Gleiche in Grün. Das ist nicht anders, Hengami. Dumme Verallgemeinerung. Ah, apropos dumm. Haben wir hier noch einen Tweet zu der ganzen Sache von unser aller Liebling Julia Schramm. Ich lasse die Klatsch-Emojis beim Vorlesen aus. Denkt euch hinter jedem Wort einfach ein Klatsch-Emoji. Ja? Polizei sollte niemals jemanden töten, und dass man das ernsthaft nochmal sagen muss, ist ein absoluter Skandal. Ist klar. Julia. Warum? Wenn einer bei dir einbricht und deine Gucci-Tasche klaut, wen rufst du dann? Who you gonna call? Ja. Und Polizisten gnadenlos verfolgen. Bomber Harris, do it again, ne, Julia? Der darf das ruhig tun, der darf auch gerne noch ein paar Leute töten, aber bitte nicht die Polizei. Was ist denn, wenn wie ist das mit dem Star Traction, dass hier das Wohl des einen über ist nicht, nee, das Wohl der vielen überwiegt das Wohl des einen. Und in dem Fall, wenn jemand mit einem Sprengsatz auf dem Weg in ein Kinderheim ist, dann möchtest du nicht, dass die Polizei ihn erschießt. Sehe ich das richtig, Julia? Niemanden jemals töten. Ich habe auch die Tage erst ein Buch gelesen, das heißt Dangerous Personalities. Das ist von einem FBI-Heino, der, wenn Leute festgehalten werden und es zu einer Verhandlung kommt, und also der Dark Thief ist das Negotiator, also das Vermittler, der aber auch Profiling betreibt und das, was er als Predators in seinem Buch beschreibt, also Psychopathen, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Also ich kann da gut verstehen, warum da bei der Polizei dann auch mal sowas passieren. So im Idealfall bitte einsperren, aber ja, also es gibt halt auch böse Menschen. Das ist halt, das darf man nicht vergessen. Nein. Also, doch. Ja, doch. Weißt du. Ja, das war ein sehr merkwürdiger Artikel. Also ich habe ihn euch einfach mitgebracht, weil er, ich weiß nicht, er ist aus einer pro-muslimischen Art und Weise geschrieben, die die Antideutschen als den Feind ausmachen. Und die Antideutschen sind eh merkwürdig, aber ich keine Ahnung, das ist dann irgendwann mal zu viel an Perspektiven. Also ich fand die Perspektive interessant, aber ich keine Ahnung. Die Ideologie, nein, danke. Also. Anti-Des sehen sich als Linke, solidarisieren sich aber mit Imperialisten, unterstützen den israelischen Landraum in Palästina und sind islamophob. Aha. Entgegen aller UN-Beschlüsse schmiedet Israel weiter Annexionspläne in Palästina. Die Empörung ist groß, doch in Deutschland bleibt es ruhig. Kritik an Israel ist heikel bis nahezu tabu. Dieses Paradigma wird in seiner extremsten Form durch Antideutsche getragen. Obwohl sie als linksradikal gelten, treten sie gesellschaftskonform auf und sind überall verortet. Und ich mir denke, ja, aber da hat doch jemand einen Aluhut auf. Ja, also Deutschland von der Karte streichen, Polen muss bis nach Frankreich reichen. Oder was wir wollen ist nicht viel, saufen, ficken, Israel. Also ich, keine Ahnung. Ich fand den Artikel einfach nur, what the fuck. Ja, okay. Was ist das für eine Quelle? Entschuldigung. Erdogans okay. Propagandasender. Yay! Yeah. Ja, hier haben wir eine Übersicht, wer von wem erschossen wird. Also. Ich hoffe, in Amerika aber. Ja, also welche. Also ob schwarz, hispanisch, weiß oder andere Ethnie zur Waffe greift, wenn sie als Polizei unterwegs ist. Und da sehen wir, dass. Nee, oder? Andersrum. Fatal Police Shootings. Black Americans are disproportionately affected. Ja, oh Gott, dann ist das die falsche Statistik. Oh mein Gott. 43% der Opfer sind schwarz, 33% Hispanos, 17% weiß, 6% other. Nee, das. Ah ja, und unten ist der Anteil an der US-Population. Okay. So dass Hispanos und Schwarze natürlich deutlich mehr betroffen sind. Was natürlich aber keinen Zusammenhang mit deren Hautfarbe hat, sondern mit dem Milieu, würde ich mal vorsichtig sagen. Ja, das ist eine schöne mathematische Spielerei, ne? Wenn man sich mal anguckt, ne? 17 Share of Deaths per Million. Es gibt halt nur mal sehr viel mehr Weiße als Schwarze. Und es werden halt dreimal so viele Weiße erschossen wie Schwarze trotzdem, in absoluten Zahlen. Natürlich nicht im Bevölkerungsanteil. Aber nur so eine andere Zahlenspielerei, ne? Ja. Hm. Return of the Oppressed. Peter Tuchin ist jemand, der sich in Sachen Clio Dynamics beschäftigt. Also das ist so Soziologie und Geschichte mit einem mathematischen Twist, der sozusagen nach zyklischer Geschichte sozusagen forscht, also nach Zyklen innerhalb der Geschichte forscht, um Voraussagen betreiben zu können. Und er wurde von der Nature interviewt vor knapp 10 Jahren und hat einen Anstieg von sozialen Unruhen auf die 2020er vorhergesagt. Und deswegen ist er gerade ziemlich en vogue. Ich habe mir von dem ein paar Bücher geholt, bin aber leider noch nicht dazu gekommen, die zu lesen. Allerdings wird der gerade sozusagen im Internet ein bisschen rumgereicht, weil es ihm eben gelungen ist, die Unruhen ein Stück weit vorherzusagen. Es ist natürlich alles mit Vorsicht zu genießen, gerade so Langzeitvorhersagen und so. Sind oftmals sehr fragwürdig. Selbst wenn sie was richtig vorhergesagt haben, muss der Rest der Theorie halt nicht stimmen. Gibt es auch ein gutes Buch dazu, Expert Political Judgment von Tedlock. Und ich werde euch auf dem Laufen halten und das Büchlein von ihm lesen. Also ich habe mehrere geholt und dann euch berichten. Also. Das hat sich, glaube ich, erzählt von diesem Expert Judgment. Das fand ich auch ganz interessant. Ah, ist auch ein gutes Buch. Also. Ja, kommen wir nach Amerika zu Black Lives Matter. Und da gibt es eine ganz lustige Begebenheit. Und zwar gibt es eine Black Lives Matter Foundation, die diese ganze Black Lives Matter Inc., die haben die sich ja mittlerweile incorporated, das Hashtag, ja, nur so nebenbei, also um ein paar Jahre voraus war, ja. Und das ganze Pikante an dieser ganzen Angelegenheit ist, das ist im Endeffekt ein kleinerer Non-Profit-Organisation, die seit ein paar Jahren Gelder für Projekte einsammelt, um das Verhältnis zwischen Schwarzen und der Polizei zu verbessern. Ja, also quasi nicht unbedingt das, was gerade jetzt propagiert wird. Ja. Läuft ja nicht. Hier der Robert Ray Barnes, der diesen Non-Profit gegründet hat, der hat im Endeffekt gesagt, hier, our whole thing is having unity with the police department. Also wir wollen uns mit der Polizei vereinigen. Wir wollen eine Einheit bilden, eine Einheitsfront gegen halt das, was die Probleme von Schwarzen in amerikanischen Städten, insbesondere in Kalifornien, wo dieser Non-Profit ist. Aber das angeht. Ist metaphorisch. Und, im Zuge dieser ganzen Virtual Signaling-Welle haben mehrere große Unternehmen wie Apple, Google und einige Telekom-Unternehmen halt Millionen an ihn gespendet, weil die halt dachten, der wäre Black Lives Matter Inc. So, und da gibt es jetzt halt eine Kontroverse, weil natürlich Black Lives Matter Inc. sagt, die Black Lives Matter Foundation hat das Geld zu Unrecht bekommen und ja. Das ist eigentlich an sich mal ein positives Beispiel, diese ganze Idee von Black Lives Matter, was da ideologisch hintersteht an echten sozialen Problemen, die es in der Gesellschaft gibt, die ist an sich durch diese Black Lives Matter Foundation ganz gut vertreten. Deswegen wundert es mich halt auch nicht, dass die jetzt ein bisschen angegriffen werden. Mal gucken, ob er das überlebt. Also, na, wirst du in dem Zusammenhang nicht von sowas sprechen wollen. Das ist auch irgendwie eine Sauerei, ne? Da macht einer so eine Organisation und dann gründet einfach eine Firma daneben und greift die Kohle ab, oder wie? Das, ja. Das kann ich mich auch Amadeo und Polio Firma nennen, oder was? Demnächst? Naja. Ja, aber komm, von einer Firma wie Apple, Google oder Microsoft, also ich, keine Ahnung. Also, wenn die, ja, die hätten auch ein bisschen Research machen können. Ja. Das wäre auch ihre eigene Foundation wahrscheinlich schon. Aber vielleicht, sagen wir es mal so, wir haben letztens ja über ActBlue gesprochen, die ja für Black Lives Matter quasi auch Spenden eingesammelt haben, was ja nichts anderes ist, außer ein Spendenvehikel für Parteikandidaten der Demokratischen Partei in Amerika. Vielleicht haben die ja sogar ein bisschen Nachforschung betrieben und haben das gesehen und haben deswegen nicht an die gespendet. Ja, wer weiß. Könnte auch sein. Also. Bleiben wir bei Black Lives Matter? Die haben ihre Spenden jetzt nicht zurückgefordert, so. Ja, das ist ein typisch amerikanischer Kampf. Fordert, dass die Spenden abgegeben werden. Geschachert wird. Drei Cops in New York sind denen ist ziemlich übel geworden, nachdem sie bei Shake Shack Milchshakes getrunken haben. Es ist irgendwie nicht ganz klar, wie das passiert ist, aber bei drei Leuten gleichzeitig würde ich sagen, könnte man schon davon ausgehen, dass vielleicht irgendwer ihre Drinks gespiked hat. At some point during the meal period, the members of the service discovered that a toxic substance believed to be bleach, also Bleiche, had been placed in their beverages. Also Reinigungsmittel, ja, was Ja, angekippt ist. Bleiche, irgendwas halt. Super. Sie wissen noch nicht, wer das war. Natürlich hat Shake Shack sofort gesagt, wir hoffen nicht, dass das jemand von uns ist und werden das aufklären. Ja, aber das ist ja auch wieder so ein Ding. Das Private ist politisch, ne? Deswegen dürfen die Cops auch nirgendwo mehr hingehen und in Frieden ihre Pause machen oder so. Das finde ich ganz schön gefährlich, was ihr da macht, Leute. Wenn das wirklich jemand war, der diese Polizisten gezielt angegriffen hat, dann ist das der schlimmste Weg, den wir nehmen können. Wenn wir das Misstrauen erstmal gesät haben, geht das nämlich nicht mehr weg. Dijon! Endlich mal gute, nee, doch nicht. Das habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Achso, da ging es um einen Drogenkrieg oder so, glaube ich, ne? Mit Es Skip. ist wohl so, dass in Frankreich die tschetschenische Gemeinde irgendwie so in den Vierteln, wo sie irgendwie genug Leute haben, sehr hart gegen die Drogenleute vorgehen. Die sind halt streng islamisch, möchten das nicht in ihren Vierteln und setzen das im Zweifelsfall auch mit Gewalt durch. Tschetschenen sind ja bürgerkriegsgestellte Leute zu großen Teilen. Jo. Da haben sie auch die ganzen Kanonen neu oder was, ne? Ich weiß es nicht. Also inzwischen wurde behauptet, die Schnellfeuergewehre und so, die man da gesehen hätte in den Händen von den Leuten, seien Airsofts gewesen. Also, weiß nicht. Kann natürlich stimmen. Ich kann das aus einem verwackelten YouTube-Video nicht rauslesen. Aber ein paar Leute haben da in die Luft geschossen, zumindest mit Handfeuerwaffen. Jetzt nicht mit den Sturmgewehren, aber mit Handfeuerwaffen. Und das waren garantiert keine Airsoft-Guns. Ja, das ist eine Situation, die immer weiter eskaliert ist, halt über Tage hinweg und die bis jetzt wohl auch noch nicht so ganz aufgelöst ist, wenn ich es richtig verstanden habe. Es sei denn, da ist jetzt in den letzten Stunden was passiert. Und ja, das Ganze, wie du schon gesagt hast, Mars, ist halt aus dem Milieu heraus zwischen unterschiedlichen, ich würde jetzt einfach mal sagen, Leuten mit kriminellen Interessen, die sich gegenseitig Konkurrenz machen. Und es ist wohl so gewesen, dass ein Aufhänger war, der sehr viele auf tschetschenischer Seite mobilisiert hat, ist, dass halt ein relativ junger Tschetschene ziemlich übel verprügelt wurde und das auf Video aufgenommen wurde und verteilt wurde. Und das hat dann halt auch solche Wellen geschlagen, dass wohl aus mehreren Ländern halt Leute, Familienangehörige wohl von denen halt auch zur Verstärkung angereist sind. Über 50 Leute von außerhalb und laut Polizeiangaben und ja, ist wohl einer erschossen, einer ist bis jetzt gestorben und 6 Leute sind verletzt worden, aber ob die Zahlen noch aktuell sind, weiß ich auch nicht. Aber es ist natürlich auch eine ziemliche Eskalation der ganzen Sache mit so ein paar pikanten Sachen, wie dass da halt beispielsweise aus verschiedenen Ländern halt Leute angereist sind in den letzten Tagen, um halt was zu machen. Dijon, pikante Sachen. Sehr witzig. Sehr gut gemacht, Ja. Bratz. Spicy, spicy. Ja, und seit 4 Tagen versuchen die das da, zumindest hier, das war am 17. Ich weiß nicht, ob sie es inzwischen geschafft haben, nach weiteren irgendwie 4 Tagen. Aber ich fand das ziemlich hilflos, was ich da gesehen habe. Also es ist erst sehr spät, was passiert. So. Und dass unsere Medien auch erst darüber berichtet haben, als es nicht mehr unter der Decke zu halten war. Naja, regionale Bedeutung kennen wir, ne? Ja, es schlägt ja gut, ich meine, in Frankreich ist es ja generell auch so, dass die immer wieder Proteste und so kleine Aufstände und sowas haben, aber das hatte jetzt halt nochmal eine ganz andere Qualität. Weil es halt nicht nur eine Gruppe war gegen die Polizei, sondern Ja, es ist halt. ja auch nicht wirklich so ein Riot oder irgendwas, sondern es ist sowas fast wie ein Bandenkrieg. Ja. Und zwar unter Leuten, die halt nicht aus Frankreich kommen, was ich dann schon irgendwie derbe finde. Rolf Degen. Bisschen wie in Amsterdam früher, ne? Da gab es auch so Drogenkriege. Eine Weile, in den 70er meine ich. Sich auch gegenseitig die Vietnamesen und die, weiß ich nicht, wer da noch beteiligt war, niedergeschossen, ich glaube, Marokkaner. Der gute Herr Rolf Degen, das ist ja auf jeden Fall ein Twitter-Account, dem man folgen kann. Der postet immer schön viele Studien, also wenn ihr euch für Psychologie interessiert. Und zwar hat er hier eine Studie mit angeschleppt, wo es darum geht, dass Menschen, die neben einem Hand Sanitizer, also neben um die Hände zu waschen, neben so einem Desinfektionsmittelspender, sowas. Genau, wo man so drauf drückt, dass wenn man neben dem steht, dass man generell sich konservativer verhält, beziehungsweise halt in Fragen antwortet. Und diese News hat ziemlich die Runde gemacht. Ich habe die selber auch aufgegriffen. Ich habe die auch selber bei den Aften schon öfters erwähnt. Und Replikation fehlgeschlagen. Und ich weiß, man darf sich nicht so blind auf Wissenschaft verlassen. Und da ist man auch zum Teil selber schuld, wenn man da ohne tieferes Verständnis zu haben zu leichtgläubig ist. Aber ich habe das Ergebnis massiv gefeiert. Und das war für mich so intuitiv einleuchtend, so von dem, was sie gefunden haben. Und es ist halt Humbug. Und ich war da halt mal wieder so an meinem Punkt, wo ich sage, Psychologie, ich habe dich gern, aber du bist schon auch so ein zweischneidiges Schwert in Sachen Wissenschaft. Weil ich habe mit Psychologie schon einige Male auf die Nase bekommen, dass ich was erzähle, was sich dann später als falsch rausstellt. Und ich mag das einfach nicht. Also ich finde es nicht schlimm, mich zu korrigieren, aber es ist einfach, warum? So, ich keine Ahnung. Ja, es gibt sicher ein paar harte Sachen, die man auch immer wieder belegen kann. Aber speziell, wenn es dann mit Nachweisen über qualitative Studien geht oder so, dann wird es auf jeden Fall schwer mit den Nachweisen. Ja, ich wette mit dir in einem Jahr eine Studie, dass du fails to replicate. Weißt du? Ich sag's dir. Studieninception. Ja. Ja, aber mich regt es einfach auf, weil ich gerne recht habe. Und wenn ich es nicht habe, dann ist es scheiße. Deswegen lese ich auch gerne viel, wie ich es halt genau wissen will. Also, die haben wir auch nochmal, den Rob Henderson. Den könnt ihr auch eventuell auf Twitter folgen. Der tut viele Bücher kundtun mit Zitaten. Also er schwätzt gerne ein bisschen darüber, was er liest. Und hier hat er einen interessanten Link auf eine Studie. Authoritarians do not use propaganda for brainwashing, but to demonstrate their strengths and social control. Propaganda may need to be dull and unpersuasive to make sure citizens know it is propaganda when they see it and hence get the implicit message. Soll heißen, dass Propaganda extra sich selber als Propaganda erkennbar gibt und ein bisschen primitiv und unüberzeugend ist, um einfach nur zu zeigen, guck mal, ich habe die Macht hier, die Message hier unterzubringen, die Botschaft hier zu verkaufen, obwohl sie nicht wirklich überzeugend ist, um sozusagen einfach nur zu zeigen, wie stark der Staat beziehungsweise halt diese Strömung ist, die Propaganda macht. Also das fand ich auch interessant. Also einfach nur als Machtdemonstration. So, guck mal hier, glaubt uns das zwar nicht, aber wir haben die Macht, die Botschaft hier unterzujubeln. Also, das erinnert mich irgendwie an die Heute-Show. Ich weiß auch nicht, warum. Die hat gerade einen Fernsehpreis gekriegt dafür, dass sie so lustig ist. Mit Sicherheit. Wie war das aber bei South Park? Man kann keinen Preis dafür vergeben, wer lustiger ist oder nicht. Ich nehme diesen Preis nicht an. Oh, Deutschlandfunk Kultur. Ja, jetzt wollen wir mal gucken. Bin ein bisschen wackelig mit der Technik. Ich weiß nicht, ob wir was hören werden. Ihr müsst mir da mal Rückmeldung geben im Chat, okay? Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Die Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt beginnen, weil sie wissen es ja. Ich höre auch nichts. Ja, dann ist das nämlich, glaube ich, das Problem, das wir hatten, dass ich das leider mit den technischen Mitteln, die wir hier jetzt haben, leider nicht übertragen kann. Ja, aber wir können ja kurz über diese Geschichte sprechen, die hier angerissen wird in dem Titel. Das Wort Rasse muss gestrichen werden. Das ist ja ein Projekt von den Grünen, was das Grundgesetz betrifft. Man möchte dort halt die Benachteiligung nach Rasse aus dem Grundgesetz rausnehmen, weil Rasse halt ein Wort ist, das die Grünen nicht mehr benutzen wollen, auch wenn die Critical Race Theory weiterhin auf ihren Fahnen stehen wird. Das wird auch immer absurder, was die als Sprachverwaltungs Aufwand machen wollen. So ein bisschen würde ich mich ja auch noch drauf einlassen, einfach nur um zu zeigen, hey, ich mag zwar nicht, was ihr macht, aber meine Güte, ein bisschen gratis Kotau verteilen, aber es ist, ich keine Ahnung. Wie soll das irgendwas bringen? Also der Kürbisbusch hätte in seinem Lockerroom vorgeschlagen, dass man einfach nur noch schreibt, Diskriminierung ist verboten, Punkt. Aber das geht irgendwie nicht, weil das Juristen, hat er mir dann im Kommentar erklärt, brauchen das immer alles irgendwie ausformuliert, gegen wen das jetzt konkret verboten ist. Also, naja. Ja, aber also war nicht bisher schon, also wenn man das jetzt durch Ethnie ersetzt, ist das irgendwie wirklich viel besser? Ist es das wert? Das soll er auch nicht sagen, glaube ich. Ist halt euphemistische Tretmühle, du wirst irgendeinen neuen Begriff finden und das ist, ich keine Ahnung. Ich glaube, die wollen rassistische Zuschreibung oder sowas dann da reinschreiben. Was aber dann irgendwie auch komische Folgen haben kann, rein rhetorisch. Will ich jetzt gar nicht weiter ausführen, aber da gibt es auch entsprechende Leute, die das schon sich mit befasst haben. Und ja, dann muss ich das unter Umständen irgendwie nicht mehr auf die Hautfarbe beziehen oder sonst irgendwas oder auf die Herkunft. Sondern auf einen Status wie Macht oder so. Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Ja, das sollen sie Rasse durch Butterbrot ersetzen. Manche sind mit Salz, manche mit Oregano, aber alles macht's satt. Ja, wow. Was ich aber interessant finde, ist, dass die CDU das ablehnt, man aber so U-Boote in der CDU hat. Also die Frau Wiedmann-Mauns, die Diskriminierungsbeauftragte, ist dafür und auch eine gewisse Angela Merkel. Ich weiß nicht, das ist so eine Hinterbänklerin, denke ich. Uhr habe ich schon mehrfach mitgekriegt, dass dann Leute sich äußern und dann äußern die sich eine Woche später andersrum. Also irgendwie, was ich sich einen Einlauf gekriegt habe wahrscheinlich. Mit mir wird es keine Änderung des Grundgesetzes geben. Ja, aber ich frage mich, warum die CDU ihre Vorsitzende nicht besser im Griff hat. Nee, nicht Vorsitzende ist sie ja nicht mehr, aber ihre Kanzlerin nicht besser im Griff hat. Wenn die Partei sagt nee und dann kommen solche U-Boote und sagen ja, ich verstehe nicht, was das soll, ganz ehrlich. Macht halt irgendwie vorher eine Linie aus. Aber halt dieses Jahr, wir wollen eigentlich nicht, aber ein paar wollen und hin und her. Und am Ende wird es dann durchgewunken, könnte ich mir vorstellen. Warten wir. Ich finde die Diskussion sehr blöd. Das ist die große Sprachverwirrung. Ich würde das gerne nochmal hier eben zitieren. Das ist Artikel 3 Absatz 3. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Warum soll man das bitte ändern? Also ich weiß ja nicht, ich finde das sehr anstößig. Ja, zumal es ja eigentlich eh schon nicht mehr, also diese ganzen Entlassungen dafür, dass man was von der AfD geliked hat oder so, das... Ist das noch so? Oder Auftrittsverbote für Xavier Naidoo, die man durch... Ja, das mit der politischen Einstellung, das lässt man bei der EU zum Beispiel auch gerne weg. Ne? Wundert mich auch, dass man das nicht gleich mit zum Abschuss irgendwie... Das würde dir zu den Grünen passen, dass man sagt, okay, wir können ja Rasse ändern und nehmen wir auch das mit der politischen Einstellung raus, weil Nazis und Polizisten-Nazis, die darf man ja verprügeln. Und was für eine Art... Großartig, wir leben in einer tollen Welt. Ja, Rasse so raus, weil es Rasse angeblich ja nicht gibt unter Menschen oder so. Ja, aber Critical Race Theory gibt's. Oder The White Race oder den ganzen Scheiß. Ich hätte doch nicht ganz richtig gedacht. Also wenn der Danisch hat ja, glaube ich, geschrieben, wenn man die Neandertaler mit einbezieht, gibt es oder gibt oder gab, es zumindest unterschiedliche Menschenrassen, könnte man ja, so sehen. Ja, ich habe ja letzte Woche schon gesagt, also wir haben Neandertaler-DNA, andere Leute haben keine Neandertaler-DNA. Ja. Ja, aber welches Wort dafür jetzt benutzt wird, das sind halt Xenotypen oder Phänotypen oder was auch immer. Ja, aber also, wie gesagt, es geht ja eher, aber ich glaube, es geht denen einfach nur darum, das Wort Rasse durch Gender zu ersetzen. Ja, irgendwas, was wir uns dann Schindluder treiben können, wenn ich mal ehrlich sagen darf. Das ist doch die Befürchtung dabei. Was ist denn, wenn ich mich als das Gender Rasse identifiziere? Schachmatt. Tja, progressive. Du bist ja genderrassenfluid oder so. Ja. Mal bin ich schwarz, mal bin ich weiß, übermorgen gelb. Hm? Dann Katze. Hm. Ah, The Lie of Equality, das ist ein Platzhalter von Rollo Tomassi. Ich wollte euch nur erinnern, dass die ursprüngliche Red Pill eines Tages mal in dem Film Matrix vorgestellt worden ist und dass sie auf der einen Seite Mencius Moldbug und auf der anderen Seite Rollo Tomassi für sich entdeckt hat und dass der Rollo Tomassi ein interessantes Buch geschrieben hat, was da heißt The Rational Male, wo es dann noch ein Follow-up gibt, Preventive Medicine und Positive Masculinity. Die Bücher sind sozusagen überarbeitete Blogformate. Es ist relativ einfach geschrieben, so an sich. Und ich wollte euch die Bücher einfach nur mal so generell empfehlen, weil ich fand die interessant. Die sind auch nicht das Ende der Weisheit, aber ich fand es sozusagen mal ganz interessant, sozusagen von der Manosphere ein bisschen mehr in die Theorie einzusteigen. Und der Artikel war einfach nur ein Platzhalter, damit ich die Bücher schillen kann. Da habt ihr es. Ich möchte mich kurz nochmal bei allen Leuten entschuldigen, die dachten, es geht um 20 Uhr los. Ich habe das zwar auf Twitter nochmal berichtigt und wir haben es auch geändert, aber es haben vielleicht nicht alle mitgekriegt. Es ging einfach darum, dass der Chris gedacht hat, er könnte es vielleicht doch schaffen, heute Abend dabei zu sein. Und deswegen hatten wir es ein Stück zurückverlegt, aber er konnte halt an seinem Arbeitspensum ablesen, dass das nicht so ist. Deswegen haben wir um 18 Uhr angefangen. Tut mir leid. Es ist der Fluch von 18 Uhr. Ja, ist ja echt am Arbeiten jetzt, das kann aber echt ein bisschen leid tun. Ne? Hm. Ja, denk, gute Männer sind halt gefordert. Haut ein Herzchen raus für Chris. Ein Wochenendzuschlag. Conceptual James auf Twitter erzählt uns, wie man, wenn man in so eine Struggle Session, also in so eine Critical Race Theory Gruppen-Event, wie man sich da sozusagen verhalten könnte, sozusagen. Also someone actually, like 30 people in the last hour or two told me, they have to sit through an anti-racist diversity training for work tomorrow and ask for advice. Here's something you can really do that works. Ask calibrated questions. Also wenn man so ein Diversitätsseminar macht, weil einfach das weil die Firma ein bisschen den Vogue-Virus sich eingefangen hat. Das Ding ist nur an der Idee von James, als Gesellschaft das zu tun, ist sehr klug. Als Individuum das zu tun, ist sehr schlecht, weil du halt eventuell deinen Job verlieren kannst. Und diese Bewegung halt auch oftmals ihre Energie daraus zieht, Menschen aus der bestehenden Hierarchie zu entfernen durch die Anschuldigung von Rassismus und dann im Idealfall die frei werdende Stelle zumindest ein Stück weit nach ihrer eigenen Ansicht besetzen zu können, findet nicht immer statt, aber das ist sozusagen der tribalistische Hintergrund, warum man so ganz gern in der Hierarchie herumdeutet und sagt, der ist schuld, der ist schuld, der ist eine Hexe, tralala. Also ich fand den Input von James gut, aber weiß nicht. Also ich finde den Input von James eigentlich durchgehend gut. Und auch diese Strategie, die er hier empfiehlt, finde ich ganz lustig. Also man soll sich dumm stellen im Endeffekt und den, wie er es nennt, Slow Learner machen. Also einfach Fragen stellen. So, ja, Moment, aber wenn Sie jetzt rassistisch sagen und antirassistisch, meinen Sie die normale Rassismusdefinition? Und was ist, wenn ich ein Antirassist werde? Bin ich dann immer noch rassistisch? Oder wie hört man auf, rassistisch zu sein? Ist dieses Programm dazu geeignet, mich nicht rassistisch zu machen? Also, ja, praktisch denjenigen, der diesen Vortrag hält, mit sinnvollen, aber ein bisschen naiv vorgebrachten Fragen aufs Glatteis zu führen. Und das finde ich durchaus eine adäquate Taktik. Aber, wie gesagt, aber ja, stimmt schon, dass das auf dem Job ein bisschen gefährlich sein kann. Das ist sicher so, ja. Aber auf der anderen Seite muss man halt gucken. Also man kann einem ja nicht wirklich an den Karren fahren, wenn man diese Fragen stellt. Wenn man sie richtig stellt. Ne? Ist doch so. Ja, Muschkugel ist gut. So. Und nochmal, James Lindsay. Ja, weil ich habe heute ein paar Quellen eingereicht, wo verschiedene Grüppchen, verschiedene Tribes, also verschiedene Stämme als Kult bezeichnet werden. Und da dachte ich mir, der Conceptual James, seine Einordnung von den Woken SJWs als ein Kult fand ich ganz passend. Oppression as Sin, also Unterdrückung ist Sünde. Enlightenment is the Fall, also die Aufklärung ist der Fall. Whiteness is the mark of Cain, also Weißsein ist das Zeichen. Das Cain zum All. Genau, also Privilege is depravity, which is total, also Privilegien ist halt Haram und ist überall. Antirassismus ist ein Heiligtum und wird gestärkt durch Büße. Grace ist by works of liberation, also du kannst nur jemanden werden, also du kannst nur Bedeutung, Prestige erhalten durch die Arbeit an der Befreiung. Oppressed are the saints, also wenn du unterdrückt bist, bist du ein Heiliger. Und social group, justice is God, also die soziale Gruppe, die sich um die Justiz kümmert, ist der Gott. Also, und generell, also um die Gerechtigkeit, oder? Ja, genau, die sozialen Gerechtigkeitskrieger sozusagen. Also. Und ich meine, den Conceptual James, den hatten wir hier auch schon öfters, der hat ja auch den Pomo-Hoax in die Welt gesetzt, also wo sie in Woke-Journals in der Universität, wo Critical Race Theory gelehrt wird, ein paar Fake-Artikel untergebracht haben, um zu zeigen, dass da halt eine akademische Rigor fehlt. Also ist ein guter Mann. Also, ja. Da habt ihr es. Ja, gerade dieser Punkt, dass halt The Enlightenment, also quasi die Rationalität nach René Descartes, quasi so abgelehnt wird, was absolut idiotisch ist. Und kritisieren darf man ja alles. So. Aber es also ist das halt höre ich in letzter Zeit immer öfter in bestimmten, dass halt explizit diese Enlightenment als Angriffsziel ausgehebelt werden soll. Was soll denn das bringen? Na ja, gut, ich meine Kollektivismus, natürlich. Steht ja die Erleuchtung so ein bisschen im Weg, aber. Und weil halt von den sozialen Gerechtigkeitskriegern halt auch immer die Dekolonialisierung sehr wichtig ist. Und die wollen ja auch die Dekolonialisierung von Literatur und Filmen und tralala und hin und her. Und da eignet sich natürlich ein Vergleich mit den Deutschen aus der Nazi-Zeit, die natürlich auch in Anführungszeichen nur dekolonialisiert haben. Und ja, aber ich weiß nicht, der Vergleich ist halt auch irgendwo zu stark, finde ich. Also Nazis equals bad ist jedem bekannt und ein Nazi-Vergleich ist dann halt auch irgendwo, finde ich, rhetorisch oder argumentativ einfach nicht so spannend. Also ja. Ja, ist richtig, obwohl diese ganzen Löscherungen und so weiter und der entsprechende Bücherverbrennen vergleicht, den finde ich leider immer noch passend. Also, auch wenn das vielleicht ein bisschen billig oder so erscheint, aber ich erkenne da den Unterschied irgendwie nicht. Ja, aber guck mal, damals, wenn du Bücher verbrannt hast, waren die halt weg. Und du konntest im Ausland immer noch kaufen. Und du konntest sie nur schwer wieder herstellen. Und heutzutage, wenn du ein Buch oder Informationen löscht, dann können die relativ einfach kopiert werden. Deswegen hatte das damals, finde ich, schon einfach, es war anders, es war krasser. Also, ja. Die Absicht ist die gleiche, whatever. Ja. Haben wir noch was? Noch nicht mehr? Schon durch oder was? Ach nee, Artikel nicht. Total Luft. Wounds on decolonizing the literature. Mhm. Ja, nun. Das ist ja noch einiges. Kommen wir nun zu The Great Mind Shift, How a New Economic Paradigm and Sustainability Transformations Go Hand in Hand. Und das ist von der Maya Göppel und die hat auch was mit der Regierung zu tun, beziehungsweise habe ich die mal in der PMK gesehen von Jung und Naiv. Da war sie im wissenschaftlichen Beirat, glaube ich. Nagelt mich nicht fest, aber ich glaube, die war im wissenschaftlichen Beirat. Und er hat jetzt auch ein populärwissenschaftliches Buch geschrieben, aber hier in The Green Mind Shift. Das habe ich extra als Amazon-Link eingereicht, weil es halt auf Kindle kostenlos gibt. Da wird halt eine Strategie vorgestellt, wie man mit Gramsci halt kulturell sozusagen den Vorraum der Politik erobern kann für eben den Great Mindshift auf grüne Politik. Also wegen Klimawandel und Co. Also, und gibt es kostenlos. Also gibt generell zurzeit auf Amazon relativ viel wissenschaftliche Literatur kostenlos. Also wenn ihr hier runterscrollt außerhalb vom Archiv und dann in mit vorgeschlagene Bücher geht, da gibt es einen Haufen, die kostenlos halt in euer Kindle halt geladen werden können. Also nur so als genereller Tipp. Also. Hört ihr mich wieder? Und ja. Super, weil ich hatte hier Kultur, Öko, Kram, The Great Mindshift mit Gramsci. Ja, ich erinnere mich an eine Doku von dem Computing Forever, die ich gesehen habe diese Woche, wo er über Davos und diese Leute da, dieses Weltwirtschaftsforum berichtet hat und dass die jetzt irgendwie Sachen released hätten, wo es dann heißt, so also nach dem Motto, wir müssen jetzt die Gelegenheit nutzen, die Wirtschaft umzubauen in einen Stakeholder-Kapitalismus. Ich bin noch dabei zu begreifen, was das bedeutet, kann ich vielleicht nächste Woche mal erklären, aber das Wort Stakeholder kann man ja schon mal googeln oder so, ist einen interessiert. Das sind im Prinzip alle Leute, die mit einer Firma irgendwas zu tun haben. Also Mitarbeiter, Lieferanten, genauso wie Kunden oder Banker oder so. Ja, nur da so viel zu. Fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Computing Forever. Hört ihr mich? Ja. Sicher. Ja, sehr gut. Nee, ich war zwischendrin mal abgeschaltet, deswegen. Irgendwas war hier falsch. The Ayn Rand Cult. Ja, also heute habe ich sie mit Kult. Überall wollen die Menschen Kulte sehen. Und ja, jeder Mensch ist tribalistisch, jeder Mensch ist ein bisschen gläubig. Also manchmal auch an Rationalismus gläubig, das ist immer so ein Ding. Aber generell, das Buch, The Ayn Rand Cult, fand ich richtig klasse. Ich dachte, dass das eher so ein bisschen links ist und die ein bisschen bashen tun. Aber die sind eigentlich richtig schön auf Rands Ideen eingegangen, haben sie kritisiert an sich, haben herausgestellt, was gut ist, was nicht so gut ist, was später verwurstet worden ist in anderen Bewegungen, wo es sich doch durchgesetzt hat und hat halt das Verhalten von den Leuten, die halt in dem Kreis um Ayn Rand aktiv waren und von ihr selber halt auf menschliches Versagen abgeklopft und also wie gesagt, ich dachte, dass das einfach ein linkes Gebäsche von libertären Ideen ist, aber nee, war richtig, richtig gut und was mich sehr überrascht hat, war Ayn Rand hat Dextromethorphan, also ein Amphetamin-Derivat, ihr Leben lang genommen und war deswegen ein bisschen paranoid die ganze Zeit. Libertäre Ideen. Oh, ja, keine Ahnung. Ich fand es irgendwie total schickig so. Also, ja. Ich fand das noch nie gut, was sie geschrieben hat, weil da sind auch, können andere Leute ohne Verschreibung schreiben. Ja. Alles, was Libertäre schreiben, ist cool. Per Definition. Ich stehe mehr auf Andrew Ryan als auf Ayn Rand. Nee, aber gutes Buch. Also, ich fand's echt klasse. Also, selten so eine schöne Kritik gelesen. Also, The Cactus and the Weasel. Das ist ein. Wie soll ich sagen, den Artikel, den müsst ihr euch in Ruhe durchlesen. Das dreht sich da um eine Idee, dass es verschiedene Arten gibt zu denken. Also, dass du einen Fox, einen Fuchs hast und einen Igel. Und dass der Igel halt starke Ansichten hat, die er schwach hält. Und dass ein Fuchs weiche Ideen hat, die er stark hält. Und es gibt sozusagen eine Einordnung von Intellektuellen in Füchse und Igel und das hört sich jetzt alles ein bisschen merkwürdig und kultisch an. Das ja, ist vereinfacht hört sich das an, ne? Aber gut. Aber bitte lest es. Es ist wirklich eure Zeit wert. Ich fand die Einordnung total lustig und mich hat der Artikel einfach nicht losgelassen. Und ich habe den Artikel, glaube ich, vor 2 Jahren auch schon mal vorgestellt und ich wollte ihn euch einfach nur noch mal nahelegen. Und in Philipp Tetlocks Buch Expert Political Judgment kommt halt diese Herausstellung auch vor und bitte schaut es euch mal an. Das ja. Da kommt es aber nicht in 2 Jahren dann raus, so, ach nee, konnten nicht reproduziert werden oder so, ne? Doch, alles. Ich habe immer recht und Ayn Rand ist die Beste. Aber da fehlt allerdings die Dimension weak political views strongly held. Das ist meine Kritik an der ganzen Sache. Du meinst Julia Schramm. The New Information Warfare von The Intercept. Ich wusste gar nicht, dass der Marshall McLuhan auch interessante Sachen vorhergesagt hat, die ich mir selber schon mal überlegt hat. Also ich kam mit der Idee angeschissen, dass mimetische Kriegsführung überall ist und um uns herum. Und er hat sowas Ähnliches behauptet. Und ich dachte, ich hätte eine originelle Idee gehabt, die aber halt vor Jahrzehnten schon jemand hatte und der es ja auch niedergeschrieben hat. Und ich wollte einfach nur darauf hinweisen, dass alles, was ihr an aktuellen Ideen vorfindet um euch herum, irgendwo, dass es in der Regel eigentlich immer jemanden gibt, der das Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte vorher schon irgendwo in einem Buch niedergeschrieben hat. Und dass es generell wichtig ist, ein bisschen die Geschichte abzuklopfen auf Ideen und auf Verhaltensweisen und auf Experimente mit sozialer Anordnung und dass sozusagen die ganzen Debatten, die wir heute haben, dass es dann ewig langen Rattenschwanz gibt, der durch die Geschichte geht. Und dass es mir regelmäßig auch so geht, dass ich glaube, ich habe irgendwas Originelles mir ausgedacht. Und dann hat schon wieder jemand vor Jahrzehnten die Idee selber schon gehabt und bereits schon ein Buch drüber geschrieben. Und ich denke mir so, ja, ganz helle bin ich auch nicht. Oder die Simpsons haben eine Episode drüber gemacht. Ja, oder das. Also deswegen, Ideen haben Menschen, denkt immer daran. The strange behavior of journalists and pundits makes a lot more sense when you recognize that almost everything they say and do online is geared toward attaining social validation from their peers. Das merkwürdige Verhalten von Journalisten und Pundits, also von so Leuten wie zum Beispiel auch uns, macht wesentlich mehr Sinn, wenn man feststellt, dass fast alles, was sie sagen und tun, darauf abzielt, soziale Validierung von ihren Kollegen zu erhalten. Rudeljournalismus, Relotio. An dieser Stelle hit mal den Like-Button. Ich kann es gar nicht sagen. Ja. Turn off the pesky Adblock. Genau. Nee, aber das stimmt doch gar nicht. Zerschmettert was der Freiheit und Dingsbums. Ne? Also. Ja. Das wollt ihr doch von uns hören. Gebt's doch zu. Ihr wollt es doch auch. Der Wald ist ewig und in euch. Ihr wollt euch doch schämen für dieses Foto. Ist das Kraftwerk oder was? Nee, das sind die Chefs der Rennsportabteilung von Mercedes AMG. Ich fand das Bild einfach klasse. Ich fand die Reaktion klasse und ich finde es genial. Also fast 1000 Retweets. Dass sich Männer dafür schämen sollten, wenn keine Frau im neuen Management ist. Also im Rennsport. Schämen? Wofür denn? Für die Uniform, die sie anhaben? Oder warum schämen jetzt? Das ist das, das ist die sozusagen Penis. Die Team-Uniform, weißes Hemd und schwarz. Ja, das war ja nur ein Hinweis darauf, dass Männer eben Uniform laufen, wenn Frauen sich kleiden dürfen, wie sie möchten. Ne? So. Und schön finde ich ja auch die Reaktion von Christian Grimm. Sie müssen sich ab sofort für Autos interessieren, Frau Pieper. Und ihre Reaktion, ich interessiere mich für Campervans und ansonsten insbesondere für die Reduzierung von Autos. Das zählt, oder? Campervan, nee, das ist doch so ein, das ist so ein Riesenauto, das so schwer ist und so viel Sprit frisst, ne? Ja, so aber auch so ein SUV oder so. Ich meine, die Reduzierung für Autos, von Autos, warum sollte sie dann da auf dem Foto stehen, wenn sie sich für die Reduzierung von Autos, warum sollte sie was mit einem Rennsportteam zu tun haben, wenn sie sich für die Reduzierung von Autos einsetzt. Ja, weiß nicht. Frau Pieper, du bist ja nur geil auf das Geld. Lobbyarbeit. An der falschen Ecke. Aber ich finde das Bild mit den Müllmännern auch klasse. Weißt du, nicht bei allen Frauen, Hashtag not all, aber oftmals ist es so, dass wenn eine Frau soziale Kritik äußert, speziell die Feministinnen, dass sie halt irgendwie nur Männer, die an der Spitze der Gesellschaft stehen, irgendwie auffinden, um Kritik zu äußern und dass irgendwie sozusagen der untere Teil der Pyramide komplett vergessen wird. Also ich find's spannend. Also, ja, das ist wegen der Macht, ne? Ja, im Management-Team, da ist es wichtig, aber in einem Knochenjob, da ist es total unwichtig. Also, aber ja. Ja, wir wissen doch, dass das mit den Männern Whataboutism ist. Ja, vor allem Beliebigkeit viel. Hier geht es um die Lebensqualität von Männern. Okay, grau auf grau, meine Güte. Ja, da ist irgendwie so ein Overlay über dem Archiv, das ich nicht weggekriegt habe. Es tut mir leid. Ja, egal. Das war von dir, Mammon. Oh, echt? Unzufriedenheit der heutigen Väter. 92% der befragten Väter erachten mittlerweile eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie für persönliches Wohlbefinden als sehr wichtig. Doch nicht einmal die Hälfte findet, dass es in ihrem Unternehmen Beschäftigte mit Familienpflichten gute berufliche Möglichkeiten haben. Ja, vor allem interessant fand ich in dem Artikel, dass sich die Zahlen so doll verschlechtert haben. Im Gegensatz zu denen der Frauen, die hatten sich, glaube ich, um ein halbes Prozent oder ein ganzes Prozent verschlechtert. Und bei den Männern ist die Unzufriedenheit sozusagen von 5% auf 16 oder 18 geschnellt, sozusagen. Und das ist ja schon ganz schön viel, vor allen Dingen, wenn man den kurzen Zeitraum von nur einem Jahr betrachtet, ne, den sie da als Vergleich herangezogen haben. Könnte das irgendwie vielleicht auch daran liegen, dass Männer immer öfter als Boomern in den Medien dargestellt werden, dass die vielleicht nicht mehr so zufrieden sind? Ja, das würde jetzt natürlich nicht die kurze Zeit erklären, ne? Das ist ja schon ein bisschen nur länger oder so. Aber vielleicht ist einfach auch ein Punkt erreicht gewesen an einer Stelle, wo dann ganz viele gesagt haben, nee, so nicht mehr oder so. Weiß ich nicht genau. Ich finde nur, dass es einen Eindruck macht, als wenn langsam irgendwie die Leute was merken oder so, ne? Also, ich werde nicht in seinem Freundeskreis irgendwie ein Kumpel, der, was weiß ich, irgendwie leidet unter dem, was da eben passiert ist, so mit seinen Kindern und so weiter. Es gibt, das ist eben sehr weit verbreitet, ne? Zum Beispiel. Ja, und hier geht es immer um diese ganze Hate Speech-Zeug. Da haben sie wohl die Strafen nochmal angezogen, vor allen Dingen. Für die angebliche Hetze und den Hass, der so verbreitet wird. Von dem ich immer noch meine, dass er zum Endziel hat, die ganze feministische Kritik zu löschen und zum Hass zu erklären. Ja, das macht ja auch macht ja dann auch Sinn, dass die irgendwie die Definition nicht so eindeutig ist, aber okay, davon ist ab, haben sie eben jetzt härtere Strafen im Sinn. Und das wird ja im Ausland auch gerne kopiert, ne, zum Beispiel. Wer hetzt und droht, muss mit Anklagen und Verurteilungen rechnen. Das sind entschlossene Schritte gegen Menschen- und Demokratiefeinde, die ein gefährliches Klima der Gewalt schüren. So wie in Stuttgart, Frau Lamprecht. Ja, genau. Ich habe bei der, als ich die Überschrift gesehen habe, da habe ich so harte Weltanschauungsstaats-Vibes bekommen. Keine Ahnung, weil. Ja, es ist richtig scheiße, wenn die das rausdrücken aus dem Internet, dann kommt das an anderer Stelle wieder raus. Und dann nehmen sie das wieder als Begründung, dass das Internet zu viel Hass verstreut oder so. Das ist eine selbstverständliche Problematik sozusagen, die sie damit ganz sicher nicht durchbrechen, im Gegenteil. Dieser Satz, den du gerade gehighlightet hast, der impliziert ja irgendwie, dass man, wenn man so einen Kommentar liked, auch sich strafbar macht. Das ist interessant, wie das... Auch das, ja, einfach Zustimmung. Wird. Und ich meine, für Androhung von Körperverletzung Strafe anzudrohen, ist eine Sache. Oder für bei der Androhung von sexuellen Gewalt ist das schon wieder so eine andere Sache. Wir wissen ja, wie weit dieser Begriff gefasst ist mittlerweile. Und halt auch die Beleidigung, ne? Hier steht es auch. Auf, ja, genau. Pass auf, ich fasse dich an die Schulter, du. Ich richte meinen Male Gaze auf dich, wenn du nicht aufhörst. Wird das mit einem gleichen Maß gemessen werden? Das ist halt die Frage, ne? Ja, absolut. Wie sieht es denn aus, wenn man sagt, hier, keine Ahnung, was entspricht gerade dem Zeitgeist? Gegen die Polizei irgendwas? Ist das ja, oder ich sage mal bei den Frauen hier, vorsichtig, fass dich ans Knie oder so. Ne? Sonst bin ich böse, ja, mit fass dich ans Knie. Ich kann auch nur mal empfehlen, sich unter dem Hashtag Stuttgart auf Twitter umzuschauen, wie viele Leute da gegen den, ich glaube, Paragraph 140 ist es, Billigung oder Verherrlichung von Straftaten halt verstoßen, indem sie sagen, ja, hier super, was sie da machen, es wurde Zeit und die Cops haben es verdient und all der Kram, ist eigentlich alles strafbar, guckt aber kein Arsch nach, aber wenn du jetzt irgendwie aus Versehen, du kannst ja, ich weiß nicht, manchmal ist mein Twitter-Activities-Feed so schnell, dass ich ein falsches Like setze. Weil ich eigentlich auf das eine drücken will und dann ist schon wieder der nächste da. Ist jo, das dann auch, kann ich dafür auch ins Gefängnis kommen, Frau Lamprecht? Oder? Ja, ich habe auch meinen geheimen progressiven Twitter-Inkognito-Account. Ja. Und ich da dann irgendwas retweete, bin ich dann auch Taram. Ich gehe an und. Also. Ja, und wir müssen deswegen unbedingt alle IP-Nummern mit Portnummern gespeichert werden oder so. Ja, mit Portnummern, ganz wichtig. Ohne die Portnummern können wir gar nichts machen. Hier bei dem Artikel, den habe ich retweetet, also Staatsministerin Baer dämpft Hoffnung auf Corona-App-Nutzung mit alten Handys. Und ich habe das getweetet mit dem, mit dem Spruch, sanitärer Faschismus scheitert an Armen und Alten. Und darauf gleich eins auf den Deckel bekommen, dass ich Corona verharmlos. Bin ich da zu weit gegangen? Oder ich keine Ahnung. Ich fand nur die Wortschöpfung lustig. Ich wollte keinen Unfug machen. Also schon, aber ich habe es nicht bös gemeint. Also. Ja, aber was ich halt einen bitteren Spruch finde, ist, dass manche Leute vielleicht auch zu bequem seien, um sich ein neues Handy zu kaufen, Dorothee. Ho, ho, ho, ho, wie viel ist denn so im Hartz-IV-Satz eingeplant für neue Handys? Ignoriere die soziale Realität, ey. Unverschämt. Und es gab auch einen schönen Ausschnitt, wo sie gesagt hat, dass man diese Sache auch weiterentwickeln will, diese App. Weil man weiß ja nicht, wofür die in Zukunft noch gut sein könnte. Und da läuft es mir kalt den fucking Rücken runter, ganz ehrlich. Mit Android 10 zur Vorschrift oder so. Ja, für was kann man das denn noch nutzen? Ich weiß es nicht, aber meiner Meinung nach nicht für irgendwas wirklich Verfassungsgemäßes. Keine Ahnung, Doro. Sie seien zu bequem, sich ein neues Handy zu kaufen. Unsagbar. Geil. Die sind zu bequem, um sich was zu essen zu kaufen, die Leute in Afrika. Doro. Ja, hier geht es um die Energiekosten mal wieder. Und da wird versucht, jetzt offensichtlich von der Regierung, die Müllverbrennung mit in die Energiegewinnung zu bringen, um die entsprechend mit Umlagen oder sowas belegen zu können wiederum. Was dann eben natürlich höhere Kosten bei den Müllgebühren bedeutet. Ne? Höhere Müllgebühren eben. Für den Einzelnen. Und das ist so richtig so hintenrum durch die Brust ins Auge. Noch hat es keiner gemerkt oder so. Und der Artikel ist jetzt auch leider nur für Bezahlkunden, deswegen weiß ich das auch nur im Anriss. Ne? Aber das soll gemacht werden, da die unsägliche Müllverbrennung dann eben auch auf die Art, auf die Müllverbrennung weiter umgelegt werden. Ne? Wir zahlen einfach noch nicht genug für Strom. Wir haben nur den höchsten Strompreis in Europa. Ja. Wir lassen uns nur schon mit 1000 Abgaben und Auflagen über den Tisch ziehen. Aber das reicht nicht. Unsere Regierung ist wie Feminismus. Sie kriegen den Hals nicht voll. Ja, also nicht vielleicht an den beteiligten Leuten, ne? Die ja auch Feministen teilweise sind und so. Ja, daran ist es nicht festzumachen, ist klar, aber ist schon eine komische Art. Jo. Ja, das habe ich mir angeguckt. Da war im Bundestag so ein Ausschuss. Die haben sich intensiv mit Bargeld und dann Alternativen und so weiter beschäftigt und dann vor allen Dingen versucht zu eruieren, ob man dieses scheiß Bargeld nicht mal irgendwann loswerden kann, weil man ja keine Negativzinsen darauf legen kann sozusagen. Und haben da auch noch ein bisschen drüber geredet, aber sind sich eigentlich alle einig gewesen, dass man Bargeld zumindest zurzeit in Deutschland nicht abschaffen kann. Punkt um. Und das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, weil das ja eben einer der Punkte ist, die immer wieder behauptet wird von den bösen Verschwörungstheoretikern, dass das eben so ein wichtiges und hehres Ziel wäre dieser Leute oder so, oder der Elite oder auch was auch immer sie sich dazu denken. Und offensichtlich gibt es das irgendwie nicht, dieses Bestreben. Ne? Das, das Bestreben gibt es garantiert. Das Bestreben, ja, aber es ist irgendwie sehr akzeptierend. Halt, da ist es ja schon durchgesetzt. Da gucken unsere Politiker ja alle sabbernd hin. Wo alle ja, sie werden wahrscheinlich auf Dauer ihrem Handy die entsprechenden Strukturen schaffen. Aber es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie die D-Mark heute horten müsste. Wahrscheinlich damit man kommt Frau Baer gleich nochmal rein und sagt, dass man die Corona-App durchaus auch als, da könnte sie sich vorstellen, dass man damit auch bezahlt. Wer Corona-Bugs oder was? Mhm. Wer die Corona-App nicht hat, dem wird das Bargeld beschlagnahmt. So. Also ich habe ja das Konzept von der digitalen Zentralbankwährung schon vorgestellt. Ja, da haben sie auch drüber geredet so ein bisschen. Und die Bestrebung gibt es weiterhin. Genau, dann und ja, dann wäre das eh anders. Wenn es gegangen wird, das ist vielleicht ein Thema, was ich nochmal ein bisschen erläutern kann bei Gelegenheit, wenn du möchtest. Aber dann gucke ich mir auch erstmal an, was da besprochen wurde im Bundestag, ob da überhaupt drauf eingegangen wurde. Wie gesagt, heute können wir leider nicht reingucken, aus technischen Gründen, aber. Ja, die haben das nur angerissen, was mit dieser EZB-Änderung ist. Ich nehme mal an, dass es vielleicht auch noch nicht ganz abschließend irgendwie feststeht oder so. Ich weiß es aber nicht. Also, weil ja auch diese Geschichte von Davos dazwischen kam. Jetzt, dass sie irgendwie die Gelegenheit nutzen wollen. Ich habe das Gefühl, ich werde jetzt demnächst irgendwie schwer überrumpelt, was das angeht oder so. Ne? Ich weiß es noch nicht. Ja, innerhalb der nächsten 6 Jahre soll das in der Umsetzung sein. Das stimmt ja auch. Hier Experten sehen in den nächsten Jahren noch keine Welt ohne Bargeld. Aber in 6 Jahren? Nee, auch nicht. Vielleicht. Also die haben das schon ziemlich deutlich gemacht, deutlich gesagt auch, dass sie sich nicht dagegen die ganze Bevölkerung stellen wollen. Ne? Also, das kann natürlich eine andere Regierung anders machen und anders verkünden oder so, aber das wollen wir dann mal abwarten. Ja, ist auch ein Machtmittel Bargeld, wenn jeder jederzeit irgendwie sein Vermögen abheben kann und in Bargeld umsetzen, das ist gefährlich. Das kann den Staat destabilisieren. Ja, sicher. Wenn man sein Eigentum irgendwie nicht Institutionen überlassen möchte, die es nach und nach entwerten. Ja, das ist richtig. Wenn ich mit Behinderung bin, ich krank. Behindert, ne? Ich glaube, es ist von Abel. Ja, da hat ein Grüner gesagt, also dass Menschen mit Behinderung sind nicht krank. Ich will auch nicht, dass Menschen mit Behinderung diskriminiert werden, aber irgendwie ist Behinderung ist ja nicht gut. Also keine Ahnung. Ahnung. Also weißt du, nehmen wir an, du bist, weiß ich, schizophren. So. Und dann kommt jemand da, du bist nicht krank. Und dann denkst du dir so, aber warum muss ich Tabletten nehmen? Weißt du, ich habe keine Ahnung. Aber darunter stehen Menschen mit Trisomie gehören nicht korrigiert. Geht es hier um pränatale Analyse oder was? Also weil ich wüsste nicht, dass man Trisomie korrigieren kann im Land. Ne, das nicht, aber die sortieren das nicht die entsprechenden Babys aus oder so. Ne? Das ist, glaube ich, der Fall. Ja, aber das ist doch die Verantwortung der Eltern, ob sie ein Kind dann mit Trisomie 21 bekommen wollen oder ob sie, weil irgendwo, hier unten sagt er ja irgendwas, ja, das was mit Judis zu tun hat, was er da redet, dann würde ich ihn links einschätzen und dann frage ich mich halt, ja, auf der einen Seite fürs Abtreibungsrecht trommeln, am besten laut Juso-Vorschlag bis zum 9. Monat, aber da jetzt kommen mit nicht aus den und den Gründen, ist mir nicht klar. Ja, und an anderer Stelle ist jedes einzelne Menschenleben ach so wichtig, aber irgendwie 100.000 Kinder im Jahr über Abtreibung sind irgendwie egal oder so. Das ist ja, oder wie viel waren es in New York? Wie viele Tote? 24 an diesem Wochenende? Yay. All lives matter. Außer den Leuten, die halt umgebracht werden. Das ist halt traurig, aber nicht zu ändern. Ne? Die Abtreibungszahlen in New York, die sind auch hart. Möchte man gar nicht wissen. Ich weiß, in Deutschland sind es 100.000 im Jahr. Das ist einfach mal so. Und der Spruch finde ich aber auch gut. Julis, weil sie behinderte Menschen heilen wollen. Das sind echt schlimme Menschen, die wollen behinderte Menschen heilen. Kann man nur mal nicht. Du kannst nur kranke Menschen heilen. So ist das gemeint. Ja, das ist ein etwas ernstes Thema. Hier sind wir bei der Kampf- und Kritiksitzung. Das ist quasi eine Kulturkampfmethodologie gewesen, die die Chinesen während der Kulturrevolution in China eingesetzt haben. Aber es ist an sich generell einfach nur ein kommunistisches Propaganda- und Agitationsinstrument. Zwei Sachen wollte ich dazu sagen. Einerseits bin ich ein bisschen, also das ist der ganze Artikel auf der deutschen Wikipedia dazu. Ja, ich finde es gerade richtig. Links unten auf Englisch klicken, da steht bei den anderen Sprachen. Weil da sieht man, da gibt es doch noch ein bisschen mehr zu sagen, als einfach nur in zwei Zeile. Steht. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen erschreckt, dass das überhaupt nicht man sieht den Unterschied auf einen Blick, ja. Hier hat man direkt eine ganze Wall of Text vor sich, ja. Diese Struggle Session, ja, um auf die Methode einfach kurz einzugehen, es geht im Endeffekt darum, Leute bloßzustellen, ja, und öffentlich dazu zu bringen, quasi Nonsens von sich zu geben. Ich sage jetzt einfach, wie es ist. Im vollen Bewusstsein, dass es Nonsens ist, aber einfach um dem Gruppendruck quasi Stückchen für Stückchen immer gefügiger zu sein. Ja, eine harsche Methodik, die heutzutage noch angewandt wird, wird beispielsweise, die Familie wird unter Druck gesetzt und dann stellt sich jemand vor das ganze Komitee hin und gesteht irgendwelche kriminellen Sachen. Das ist eine Variante davon. Oder öffentliche Entschuldigungen für irgendwelche Straftaten, die man gemacht haben sollte, angeblich, obwohl sie gar keine Straftaten sind. Ja, und das ganze Vorgehen, wie jetzt hier von den prominenten und exponierten Persönlichkeiten in Amerika gefordert wird, die müssen sich jetzt zu Black Lives Matter erkennen und ihre Sünden bekennen und sich entschuldigen und sowas. Ja, das ist 1:1 quasi diese Methodologie. Ja. Von China lernen heißt Siegen lernen. Ja, also ich kann mal nur empfehlen, sich das alles nochmal durchzulesen und dann sieht man diese ganzen Proteste in Amerika vielleicht ein bisschen mit anderen Augen. Und ich meine dabei den friedlichen Teil der Proteste. Ja, der gewalttätige Teil ist ja offensichtlich, was daran nicht so gut ist, aber auch der friedliche Teil des Protests ist meiner Meinung nach sehr bedenklich. Naja, die hatten aber ja auch in China die Roten Garden, die dann den nicht friedlichen Teil des Protestes durchgeführt haben. Ja, Indien und China. Letzte Woche hatte ich ja wieder darüber berichtet. Da hat es jetzt einige Entwicklungen gegeben. Hier wird vom Telegraph quasi, also sagen wir es mal so, die Lage ist militärisch nicht so hundertprozentig klar. Wenn du noch ein bisschen runterscrollst, da sieht man eine Karte des Gebietes. Das ist vielleicht visuell ganz, ganz gut, um sich das mal klar zu machen. Es geht um das Grenzgebiet zwischen Indien und China. Und das ist ein Gebirgszug und ein Plateau. Und es gibt eine inoffizielle Grenze, keine feste Grenze, eine sogenannte Line of Control. Und die wird halt immer mal wieder um ein paar Meilen hin und her verschoben. Das spielt sich alles auf diesem Höhenzug ab, weil das einfach militärisch gesehen eine Grenze ist, die eine Blockade möglich machen will. Und der Punkt ist der, dass sich da schon die ganze Zeit sehr seltsame Sachen abspielen. Ich sag's ja, die Leute, die werfen ihre Waffen weg und nehmen ihre Panzerungen ab und liefern sich Boxgefechte oder bewerfen sich gegenseitig mit Steinen. Und jetzt gab es halt quasi so eine Aktion, wo Leute mit, wie halt hier es dargestellt wird, mit Steinen und Baseballschlägern und Brettern und sonst was, nur bewaffnet, aber Militär, gegen das indische Militär vorgegangen ist, dabei halt auch mehrere 20, 30 oder sowas getötet hat und quasi diese Linie Line of Control quasi wieder um 5 Meilen verschoben hat. Warum, eine Sache, die ich noch nicht erwähnt habe, warum beschießen die sich nicht gegenseitig? Die stehen da quasi seit 40 Jahren und es verschiebt sich immer hin und her und es ist bis jetzt kein Schuss gefallen. Also beide sagen auch, es ist bis jetzt kein Schuss gefallen. Warum boxen die sich da die ganze Zeit? Keiner will da wirklich großartig Krieg führen, weil das ist ein hohes Höhenplateau. Ja, wenn da irgendwie Militär hinverlegt werden müsste, dann müssten die erstmal ein paar Tage akklimatisiert werden. Also es lohnt sich auch gar nicht, weil da nichts ist oder was. Sauerstoffmangel in diesem Einsatzgebiet, könnten die nicht operieren. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, dass keine von den Seiten komplette Kontrolle über dieses Plateau bekommt, weil dann hätten die einen militärischen Vorteil und das ist quasi ähnlich wie eine Situation mit den Golanhöhen in Israel. Ja, wenn die Israelis nicht die Kontrolle über die Golanhöhen Höhen haben, dann wäre die Hälfte von Israel quasi ja, Artilleriefeuer ausgesetzt, wenn da irgendwie die Hisbollah sich stationieren würde oder so. Das ist ja das Argument, was die da immer vorbringen. Stichhaltig das ist, naja. Ja, und da kämpfen die sich rum und die Chinesen haben jetzt halt einen großen Teil eingenommen und das erlaubt denen jetzt, dass sie eine Straße bauen könnten, um da quasi ein permanentes militärisches Lager auch in dieser Höhenzone zu machen, wo halt permanent Truppen stationiert werden könnten, wo man dann halt nicht mehr diese Akklimatisierungswartephase hätte. So, und ja, das wäre halt ein Ausblick auf weitere militärische Eskalationen und auch wirklich heiße Gefechte, die kommen können. Ich glaube, die hauen sich da mit Baseballschlägern und Steinen, weil sie halt nicht nach Stuttgart können. Also ich glaube, dass Grenzen genauso wie das Geschlecht fluide sind. Also. Ja, die Chinesen auch. Ja, aber das ist halt eine sehr schöne, hier sieht man auf der unteren Karte auch mal, was das für eine heiße Ecke ist, ne? Ladakh, das ist die Provinz, um die es geht, ne? Was haben wir direkt daneben? Kashmir, ja, ne? Kashmir. Achso. Pakistaner, ja, ne, Pakistaner, die paktieren ja auch mit China zusammen. Ja. Die haben ja China quasi auch ein kleines Gebiet abgetreten als Autonomiezone, wo halt auch Truppen stationiert sind. Ja, ne? Absolute heiße Zone. Wie ist denn mit Bodenschätzen da oben? Auch nicht, oder was? Ne? Das lohnt sich auch nicht wirklich, nehme ich an. Was natürlich ein sehr interessanter, eine sehr interessante Sichtweise dieser, dieses Konfliktes von, ich sag jetzt mal, dem Hardcore-nationalistischen industriellen politischen Spektrum in Amerika, also jetzt nicht die Rechten, sondern einfach die Konservativen, die Hardcore-Hawks, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, wie man das gut übersetzen kann. Falken. Die finden das super, weil die meinen ja, Amerika muss mit China in den Krieg ziehen und wenn China, wenn Indien quasi als Verbündeter von Amerika in den Krieg zieht, dann hat China quasi keine Chance, weil die kontinentgebunden sind mit Indien und dann würde Amerika siegen. Also es gibt auch politische Bestrebungen von sehr Hardcore-Konservativen in Amerika, diese Situation anzustacheln. Das würde ich damit sagen. Yay, Dritter Weltkrieg. Ja, aber das haben wir doch vorhin erst gelernt, da findet schon längst statt als mimetische Kriegsführung um den Verstand und das Herz eines jeden Erdenbürgers. Und auch in der Grenzregion dort. Und auch in dieser Grenzregion. Ja, wir haben einen kleinen Rückschlag. Also erstmal, Kaesong, es geht um Nord- und Südkorea. Kaesong ist quasi eine Grenzstadt, die administrativ von Nordkorea betrieben wurde, aber technisch von Südkorea betrieben wurde. Um es platt zu sagen, das war quasi im Endeffekt eine billige Sklavenindustriezone, wo südkoreanische Firmen Sachen herstellen konnten mit billigen nordkoreanischen Arbeitskräften. Und es war ein Weg für Nordkorea, an Devisen zu kommen. So, schon seit mehreren Jahren ist die Tätigkeit in Kaesong immer weiter zurückgegangen und jetzt ist es halt soweit, dass Kaesong wohl kaum noch wirtschaftlichen Nutzen für Nordkorea hat und die da die diplomatischen Beziehungen und quasi dieses Projekt damit jetzt mit einem Knall beenden wollen, indem sie quasi dieses, dieses Büro für Völkerverständigung quasi in die Luft gesprengt haben. Ja. Mit einem Knall. Wobei ich habe das Video von der Sprengung gesehen und das sah nicht so fachmännisch sauber aus. Also du bombst ja ein Gebäude nicht einfach weg, sondern du tust es ja kontrolliert einstürzen lassen. Und die haben halt wortwörtlich Buff gemacht. Also nicht irgendwie einen Plan. Also. Ja, und von außen mit einer Rakete. Halt den wirtschaftlichen Vorteil daraus so minimal, dass sie halt eher sagen, okay, es ist mittlerweile weniger ein wirtschaftlicher Vorteil für uns, als es ist geeignet als Einfallstor von Propaganda, das halt südkoreanische Propaganda gegen die nordkoreanische Diktatur und. Ja, es gab ja wohl auch einen konkreten Anlass, dass halt Flugblätter angeblich von Südkorea dort nach Nordkorea gelangt sind und dass sie gesagt haben, so, das reicht jetzt. Flugblätter sind die erste Waffe. Es ist ja alles abgeriegelt, bis auf diese Sonderwirtschaftszone. Ja, die Nordkoreaner haben ja so eine Sonderwirtschaftszone auch noch mit den Chinesen. Auf der anderen Seite, ne? Ja, nix hilft einem darbenden sozialistischen Land mehr, als wenn man die eigenen Gebäude in die Luft sprengt. Also da machen sie das schon streng sozialistisch, finde ich. Spitze. Ja, also solche brachialen Aktionen werden öfters mal gemacht. Ja, ich erinnere mich noch, wie wir damals die Grenzposten zur DDR gesprengt haben. Ja, ich war jetzt explizit auch in Nordkorea, irgendwelche total übertriebenen Sachen. Ich meine, die nordkoreanische Propaganda und Bevölkerungskontrolle, die da ausüben, das ist ja halt schon wirklich, ist auf einem ganz anderen Level, ne? Jo. Ja, wahrscheinlich machen sie diese Korridore nach China oder nach Südkorea auch nur für die was zu sagen haben im Land, ne? Damit die immer schöne Westware bekommen. Also. ja, hier in der Ostsee sind angeblich fleischfressende Vibrionen unterwegs. Und zwar zunehmend. Gut. Ja. weil die Meere wärmer werden, so vermehren sich in Ost- und Nordsee angeblich die Vibrionen. Die Erreger können schwere Wundinfektionen auslösen. Dabei ist doch Salzwasser eigentlich immer ganz gut gewesen gegen Wunden, ne? Jein. Also, wenn es halt kontaminiert ist, nicht. Ich kann da einen kleinen Erfahrungsbericht zu geben. Ich war schon eine Zeit lang her, in Polen an der Ostsee im Sommer. Und von einem auf den anderen Tag hat der gesamte Ort dort angefangen zu scheißen und zu kotzen gleichzeitig, wenn ich das so drastisch sagen darf. Meine damalige Freundin hat erstmal 4 Tage flach gelegen, dass sie kaum, also wirklich so, man ist zum Brechdurchfall aufgestanden und ist dann wieder umgefallen. Also richtig übel derbe. Und ich habe es danach gekriegt. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so schwach gefühlt. Und dann sagten die, ja, das passiert öfter mal. Wenn es halt zu warm ist, dann vermehren sich da die Bakterien im Meer. Stellen Sie sich an der Apotheke an, die haben Mittel dagegen. Okay. Das war ein Spaß. Ja, aber hier steht auch, dass es ein bisschen tödlich sein kann, ne? Ja, ich denke für, also allein diese Austrocknung und diese völlige Erschöpfung für alte Menschen kann das auf jeden Fall tödlich sein. Und wenn du offene Wunden hast und die da reingehen, kann es dir halt passieren, dass du das nicht mehr los wirst, die Entzündung. Dann ist ja besonders gut, dass wir jetzt auch im Ausland nicht in Urlaub fahren können, ne? Naja, die Ostsee weißt schon, dass wir da auch einen Teil von haben, ne? Ja, nee, ich meine ja, dass sie dort alle im Land bleiben müssen. Ja, die fahren jetzt alle an die Ostsee. Genau. Juhu. Und dann pissen sie dann alle rein, dann wird es noch wärmer. Spitze. Das wünsche ich meinem ärgsten Feind nicht, sich so eine Infektion zuzuführen. Ja, gerade wenn man im Urlaub ist, ist das eine ganz tolle Erfahrung, kann ich echt mal sagen. Ja, gut, dass wir eine Warnung hier dann gegeben haben. Also seid vorsichtig oder. Also kann man sich da schützen? Wahrscheinlich nicht so richtig, ne? Jein, also man kann halt sich schützen, indem man nicht ins Meer geht, aber dann ist ja irgendwie der Urlaub an der Ostsee jetzt auch nur so die halbe Miete, ne? Ja, oder. Also oder ist halt gefährlich, das Zeug übers Wasser zum Beispiel halt, so habe ich es mir wahrscheinlich damals geholt. Wenn du es halt übers Wasser kriegst. Und in Polen war es halt auch so, dass die unter der Hand gesagt haben, ja, sie müssten eigentlich die Strände schließen, machen es aber nicht, weil wir haben nur die 3 Monate im Jahr, wo wir Geld verdienen können. Und wenn wir jetzt die Strände zumachen, verlieren wir unser ganzes Geld für dieses Jahr. Ja. Und deswegen machen die das halt nicht. Aber das ist jetzt aber auch wie Vibrionophobie. Alle Organismen sind schön und beautiful und Natur stunning und brave. Also. Das ist Haram. Also Vibrion. Ja, das Einzige, was dagegen hilft, ist, wenn ins Meer, dann nur mit Maske, ne? Ist klar. Und mit irgendwie sowas. Hey, ich könnte mir vorstellen, dass du zum Beispiel an offenen Stellen, wenn du jetzt eine Wunde hast irgendwo oder so, dass es dann eher da. Ja, aber wie schnell geht das, dass du irgendwo eine Wunde hast? Ja, genau. Hatte jeder auch schon nicht irgendwo. Ja, da kratzt du über einen Stein irgendwie scheiße im Meer und dann hast du eine Wunde, obwohl du vorher keine hattest. Ja, und halt, darfst halt so eine Wunde nicht. Ich meine, sobald du dir die Lippen auch nur damit benetzt, kann es vorbei sein. Das heißt, schwimmen gehen würde ich nicht, wenn die Gefahr besteht. Ja, das ist schon übel. Ja, hier haben wir eine Aktualisierung der Richtlinie zu falschen Darstellungen ab nächsten Monat für YouTube. Das ist die deutsche Version, die gilt aber international. Das ist einfach nur die deutsche Version, Übersetzung. Und an sich ist es nicht so wirklich so neu, aber ich frage mich halt wirklich, ob das jetzt wirklich mal umgesetzt wird. Es sollen halt Sachen, die Clickbait im Titel haben, Gewaltdarstellung beinhalten, reißerisch sein, die sollen nicht mehr an das Google-Werbesystem angebunden werden können. Bei YouTube nicht und auch generell bei Google nicht. Und da geht reißerisch. Halt was heißt denn reißerisch? Was heißt reißerisch? Ja, das ist meine eigene Idee. Die Gründe, warum wir jetzt alle Statuen in Amerika in dir reißen müssen, ist das ein reißerischer Titel? Darf da keine Werbung mehr sein? So, also wir hatten ja schon schwammige Bezeichnungen für diese Sachen, nur jetzt sind sie halt ein bisschen eindeutiger gewesen. Ja, eindeutiger geworden. In den Beispielen wird hier zum Beispiel gesagt, Anzeigen, in denen behauptet wird, dass Geheimnisse, Skandale oder andere reißerische Informationen zu den beworbenen Produkten oder Dienstleistungen preisgegeben werden. So, also das hört sich zwar ein bisschen dämlich an mit beworbenen Produkten und Dienstleistungen, ja, aber man kann das halt sehr gut mit Geheimnissen, Skandalen oder anderen reißerischen Informationen auch auf Journalismus münzen. Ja, wenn die halt irgendwelche Produkte haben, die bewerben. So, und das ist halt ein sehr konkretes Beispiel. Ja, die Frage ist, will Google mit der Werbung eigentlich überhaupt noch Geld verdienen? Ja, oder besser gesagt, verdient Google mit der Werbung für die etablierten ehemaligen Fernsehkanäle so viel, dass sie auf die ganzen anderen Werbeeinnahmen nicht mehr angewiesen wird? Kann eigentlich auch kaum sein, weil ich glaube, über ARD und so haben sie relativ wenig Werbung hochgeschaltet für die Kanäle. Im Gegenteil, das würden sie auch immer um die Ohren gehauen kriegen, wenn Funk jetzt auch noch Werbung hätte. Wenn sie entsprechend gesagt kriegen, dass das mit der GEZ vielleicht nicht nötig wäre, sie doch dann auch in der Werbung leben können, wie alle anderen oder so. Vor allem, ich keine Ahnung, Clickbait-Anzeigen, das ist wie, wenn der Eisdiele sagt, wir wollen überprüfen, ob wir noch Zucker servieren. Ich keine Ahnung, ich sehe so oft Clickbait auf Google-Plattformen, es ist einfach nur ein Head-Scratcher, also wo ich mich am Kopf kratze. Also, Winners don't use drugs. Ihre Gewerkschaft, der Opiumhändler. Ja. Ja, oder also einfach um, Spekulation zu irgendeiner Geschichte. Eine Sache noch, weil das hier nicht so explizit steht, es geht um den Text der Anzeigen, die als Werbung genutzt werden, aber es geht auch um das Medium, wo die Anzeige geschaltet wird. So, das nur nochmal zur Erklärung. Ja. Es geht nicht nur um den Anzeigentext, es geht auch um den Nachrichtentext, wo die Anzeige geschaltet wird. Oder das Video, oder alles, ja. Ja gut, aber wie gesagt, vor allem so Spekulationen. Von Wall Street Journal, wo das böse Wort der Deflation quasi in den Mund genommen wird. Das ist ja ein, ja, es ist ein Angstszenario im wirtschaftlichen Sinne, weil, wie gesagt, ein Deflationsszenario ist ein Szenario, aus dem man nicht mehr unbedingt hinausbekommt. Hier wird das so beschrieben, dass es daran liegt, dass Leute keine Kredite mehr nehmen würden, weil sie davon ausgehen, dass sie für ein Produkt in der Zukunft weniger Profit bekommen werden, als sie es jetzt bekommen. Aber das ist halt nur, das ist an sich richtig, aber es gibt halt noch viel weitere Probleme dazu. Und hier wird beispielsweise auch behauptet, dass the Great Depression in Amerika, dass das eine Deflationsdepression ist. Und das finde ich auch ehrlich gesagt nicht wirklich passend. Die hatte deflationäre Tendenzen, aber es war keine wirkliche Deflation. Ganz im Gegenteil. Ja, das hat man ja gesehen mit dem wirtschaftlichen Aufschwung, der dem Ganzen gefolgt ist. Aus einer Deflation heraus wäre das gar nicht möglich gewesen. Auch mit der Sondersituation, dass man auf einmal den kompletten europäischen Markt hatte, den man mit Waren überfluten konnte. Aber das Interessanteste an diesem Artikel erstmal, dass es im Wall Street Journal über Deflation wieder gesprochen wird. Und der letzte Satz, if deflation takes hold, the Fed coming up with a way to finance payments to households could become a real possibility. Und hier geht es auch wieder um die CDBCs, also quasi diese Zentralbankwährung. Der Fed ist ja die amerikanische Zentralbank. Wenn hier gesagt wird, dass man einen Weg braucht, wie die Zentralbank direkt mit Haushalten quasi Finanzierung abwickeln kann, dann geht es auch nur darum. Ja, und auch in Europa wird ja diese Sache als die Lösung angepreist, um die Inflation anzukurbeln, was nichts anderes heißt, als eine Deflation zu verhindern. Dass wir noch nicht in der Deflationsspirale sind, obwohl wir negative Leitzinsen auf Zentralbankniveau haben, ist sowieso seltsam. Ja, es liegt an vielen Gelddrucken, wa? Ja, und an anderen Sachen. Mhm. Aber an sich ist der Weg in die Deflation vorgezeichnet und deswegen versuchen die ja jetzt am System was zu verändern, um das zu verhindern. Ja. Ja, das ist ein Artikel, der nochmal das, was ich schon mal vorgestellt hatte, am Rande erwähnt hatte, Verzeihung, ein bisschen genauer beleuchtet. Und zwar geht es um mehr oder weniger chinesische Spionage in amerikanischen Hochschulen. Und da geht es nicht nur um technische Fachbereiche wie Biologie, Physik oder sonstige Sachen, sondern halt auch andere Fakultäten, gesellschaftswissenschaftliche Fakultäten beispielsweise. Und man hat quasi jetzt, es kommen halt immer wieder mehr Fälle vor. Ja, hier wurde jetzt über... Es ging darum, dass die Behörde, die staatliche Zuschüsse für Forschungsgelder ausgegeben hat, dass die quasi eine Kontrolle gemacht haben, wie diese Forschungsgelder verwandt wurden und ob es da Interessenkonflikte gibt, heißt, gibt es da ausländische Einflüsse, die nicht irgendwie vorher gesagt wurden. Und da hat man, wenn ich mir die Zahl, Moment, die Zahl war, 399 Wissenschaftler und deren Projekte haben quasi diese Zuschüsse bekommen. Davon waren 30% bedenklich, 60% waren nachvollziehbar, dass es keine Probleme gab, aber 30% von denen werden Probleme bekommen, 121. Und die Probleme sind so weit, dass sie sich wirklich strafbar gemacht haben. Ja, also die haben Gelder angenommen, die haben Forschungsergebnisse weitergegeben und haben auch die ganze Sache nicht mal angegeben. Ja, es gibt beispielsweise eine Konstellation, wo du von chinesischen Staatsprogrammen Gelder bekommst und du sagst auch hier, du bekommst die Gelder, aber das ist nur in einem Rahmen, der untergeordnet ist. Ja, wenn du eine Projektfinanzierung von 30 Millionen hast und bekommst 20.000 irgendwie von irgendwelchen chinesischen Staatssachen, dann ist das ja unbedenklich. Aber wenn die Proportionalität andersrum ist, ja, und da hatten wir halt hier jetzt sehr viele Fälle, wieder ein weiterer Schwung. Ja, und wir reden hier nicht von irgendwelchen Studenten mit PhDs, die in den Laboratorien stehen, sondern das sind teilweise die, ja, die Dekane und Subdekane von Universitäten wie Harvard oder sowas. Ja. An sich der ein richtig übel krasser Skandal, sage ich mal einfach nur, aber es wird einfach jetzt gerichtlich im Stillen abgeurteilt. Ja. Also es spielen Russland und Bogota, warum auch immer, waren wohl auch, haben da auch eine Rolle gespielt, aber 96% der Fälle China. Ja. Diversity and Dungeons and Dragons. Ja, ich muss echt gestehen, ich habe den Artikel eingereicht, ich kann es aber nicht so ganz nachvollziehen, aber ihr steckt da ja so ein bisschen mehr drin. Die Regeln für Dungeons and Dragons werden ja immer geupdatet mit neuen Büchern. Und da gab es in der Vergangenheit ja schon einige Zugeständnisse für die LGBT-Community, für die Black-Community und für andere Communities. Und jetzt sind wieder einige Sachen neu gemacht worden. Und vielleicht könnt ihr dazu noch ein bisschen was sagen. Ja. Ja, es geht mal wieder um diese Geschichte mit den Orks zum Teil zum Beispiel. Also das ist ja schon bei Tolkien ein Sport gewesen, zu versuchen, in den Orks irgendwie schwarze oder ja, halt nicht indigene britische Völker zu sehen oder wie auch immer. Und jetzt möchte man die Orks und auch die Drow, was auch ein dunkelhäutiges, böses Volk ist, ja, obwohl Orks, weiß ich nicht, ob man die als dunkelhäutig überhaupt lesen kann, wenn man nicht vorher schon den Projektionsnagel im Kopf hatte. Die Drow sind die Dunkelelfen, die sind halt auch ein sehr als sehr böse dargestelltes Volk, weil es nun mal auch Bösewichte geben muss in dem Rollenspiel. Und jetzt möchte man die aber ja, komplexer machen und weniger so eindimensional. Dann geht's weiter. Was ich sehr, sehr erschütternd finde, ist, dass sie hier auch von Reprints sprechen. Also man möchte auch in Wiederauflagen von älteren Büchern dann halt entsprechende Änderungen vornehmen. Als Beispiel wird hier der Curse of Strahd, das ist dann schon halt praktisch ein Grundstein von D&D oder AD&D, was halt damals geht. Das ist so ein Vampir-Ding und das hat so einen leicht osteuropäischen Hintergrund. Da gibt es halt das Volk der Vistani, die halt ganz klar dem fahrenden Volk, den Zigeunern, nachempfunden ist. Und das ist natürlich für viele Leute ja auch nicht mehr erträglich. Ich weiß halt nicht, was noch überbleiben soll. Also wenn ich nirgendwo einen kulturellen Bezug nehmen darf, dann habe ich am Ende einen Haufen beige Würfel, die sich dann in meiner Fantasy-Welt bekämpfen, die alle gleich sind und keine, bloß nicht irgendwelche Ähnlichkeit zu irgendwas haben, was wir hier wiederfinden könnten. Man möchte auch dann noch man möchte Leute engagieren, die praktisch dafür zuständig sind. Man hat zum Beispiel hier einen Romani-Consultant angestellt, der sich um die Vistani kümmern soll und die halt dann weniger stereotyp machen soll. Man möchte überhaupt solche Sensitivity-Readers, was ich auch wieder so, das ist wieder so ein Orwell-Begriff, Sensitivity-Readers. Ja, ihr Buch, das können wir veröffentlichen, aber es muss erst an unserem Sensitivity-Reader vorbei. Mhm. Danke, fuck you, Wizards of the Coast. Nachdem wir letzte Woche ja schon über Magic gesprochen haben, ist das der nächste Tiefschlag für alle Leute, die dachten, die werden vielleicht noch irgendwann vernünftig. Und natürlich möchte man neue Leute einstellen und deswegen gibt es halt einen Call to Action für alle Leute, die nicht weiß sind. Meine seit 40 Jahren oder so, nicht ganz 40 Jahren, gezeigte Treue zum Hobby-Rollenspiel und auch zu Wizards of the Coast Produkten ist ihnen völlig egal. Hauptsache, die neuen Leute haben die richtige Hautfarbe. Zum Kotzen. Ja, ich hatte dazu auch Sachen gelesen, wie dass die gesamten Orks komplett geretconnt werden sollten. Ja. Und hier in der, deswegen habe ich die offizielle Pressemitteilung hier genommen. Da steht an sich nur drin, dass es zwei Bücher gibt, wo noch mehr Hintergrundgeschichten für die und die Charakter sollen ausgeleuchtet werden. Meinst du, man kann das bedeuten, dass Orks jetzt nicht mehr halt Orks sind, sondern, keine Ahnung, einfach so wie Menschen, nur halt einfach komisch deformiert aussehen, oder? Könnte ich mir vorstellen, ja. Dass sie also nicht mehr diesen nicht mehr, früher waren Orks ja so eine Masse einfach, ja? Die einfach durch ihre Masse und ihren Expansionsdrang praktisch immer im Krieg mit den Menschen gestanden hat. Ich denke, das wird wegfallen. Ich weiß es aber nicht. Es ist, ja. Sollen sie sich ihr progressives Rollenspiel wohin schieben, wirklich? Ich bin froh, dass ich noch die ganzen alten Bücher habe. Und ich meine, wenn du so Orks haben willst, dann mach die doch einfach. Wer hindert dich daran, den Ork-NPC mit mehr Hintergrund auszugestalten oder in deinem Spiel Orks zu haben, die vielleicht die totalen Philosophen und Kunstliebhaber sind? Wer hindert dich daran? Das ist schon immer in Dungeons & Dragons und jedem anderen Rollenspiel drin gewesen, das so zu machen, wie man will. Ich finde es einfach nur traurig. Zumal es reflektiert nun mal halt auch unsere Welt. Auf unserer Welt gibt es nun mal Sinti und Roma. Warum soll man die nicht in so einem Spiel abbilden? Ich fände es schlimmer, wenn sie fehlen würden. Und dass das da mit Klischees passiert, nun ja, man kann halt nicht irgendwie ein komplettes Anthropologiebuch an jeden Dungeons & Dragons Scheiß dranhängen. Ich denke, normale Spieler, die normal spielen, die werden sowieso das immer individueller auslegen. Ja, ich meine, der Regelkatalog ist ja so umfangreich, dass man sowieso manche Sachen vielleicht sowieso ein bisschen laxer sieht und so. Aber es gibt halt andere Leute, die wollen eine komplette Anleitung, wie die es machen wollen. Und die sollen wegen mir Risiko spielen. Dann machen das Spiel kaputt. Die wollen die sollen... aber an sich Dungeons & Dragons nicht das beste Spiel. Nee, die sollen Risiko spielen oder irgendwas, wo die Regeln fest sind. Deren Fantasie reicht nicht, um ein Fantasy-Rollenspiel zu spielen. Tut mir leid. Ich bin nicht falsch dran, wenn man klare Regeln will. Man sollte nur das nicht dann da abverlangen. Gerade beim Rollenspiel, das lebt doch von der Individualität, dass keine Runde mit keinem Master die gleiche ist. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass das Brettspielrisiko Teil von Kulturfaschismus ist. Das stimmt natürlich auch. Aber man kann doch mit den roten Figuren die ganze Welt erobern. Ist das dann nicht gut? Ja, dann ist es gut. Oder mit den schwarzen Figuren. Nein, das ist... ja, kommt drauf an. Moment mal, CDU-Ebel, bring dich, mach dich schnell unglücklich. Wenn das CDU-bezogen ist, also mit eurozentristischer Weltsicht oder mitteleuropäischer zentristischer Weltsicht, also... Spiele ich die AfD eigentlich, wenn ich die braunen oder die blauen Blöcke habe? Gute Frage. Hauptsache nicht die FDP, sonst kriegst du nur 4,5% von der Karte in aktuellen Umfragen. Uff. So, hier haben wir mal ein mehr oder weniger Positivbeispiel. Es geht um die Problematik der Statuen in Amerika. Ich meine, es ist nur noch auf Amerika beschränkt. Ich glaube nicht, aber ja, die alte Statuen sollen heruntergerissen werden, martialisch. Es gibt an sich aber auch einen anderen Weg, und der Weg, der schon oft gegangen wurde und der richtige Weg ist. Ja, es in den politischen Parlamenten, regionalen Volksvertretungseinheiten, wie sie auch immer genannt werden, kann man ja beantragen, dass die Statuen entfernt werden und ersetzt werden oder sonst irgendwas. Und das ist der richtige Weg, das zu machen, in einer Demokratie oder in einer Republik, wie auch immer. Und das ist der richtige Weg und nicht die mit Gewalt zu entfernen. So, und hier haben wir halt ein positives Beispiel. Ob man jetzt der politischen Grundstimmung zustimmt, ist ja egal. Aber das ist der richtige Weg, damit umzugehen. Wir wollen diese Statuen entfernen und machen den Vorschlag, wir nehmen hier eine absurde Fantasiekreatur, die quasi das Maskottchen von unserem Staat ist, und stellen die überall hin. Ja, und da geht es um den Mottenmann. Ich meine, vielleicht kennen die Leute aus Fallout, ja, aber die gibt es ja auch im echten Leben, zumindest als Folklore in West Virginia in Amerika. Und nochmal, wenn man die Statuen weghaben will, ist der richtige Weg, sowas, eine Petition zu starten, den politischen Weg zu gehen und ja, vielleicht noch mit ein bisschen Comedy die Sache charmant zu machen, auch für die nicht politisch interessierten Leute. Ja, die alten Statuen sollten ja auch nicht zerstört werden, sondern in Museen landen oder sowas. Ja, und vielleicht gibt es dann ja in 30, 40 Jahren wieder mehr Liberalismus im Mainstream, und dann können die Statuen wieder aufgestellt werden oder so, ne? Aber das wollen die Revolutionäre natürlich nicht, deswegen muss es zerstört werden. Der Akt des Zerstörens ist das Wichtigste, dass man es halt nicht unwiderruflich zerstört. Ist ein Mossman ein Gay-Icon? Ja, auch lustig. Aber Mossman finde ich nice. Also, hat schon was. Das ist Virginia. Mountain Mama. Take me home. Country Roads. Ach ja. Steam und Valve. Ja, yes. Die haben nicht schnell genug gekackt. Ja, und wenn deswegen nichts, haben, einige Developer den Rappel bekommen und haben ganz schnell ihre Spiele von der Plattform quasi deplattformt. Aus Protest. Oder um, ja. Ja, ein Statement. Ja. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Sind irgendwelche Spiele von euch da betroffen worden? Oder sind das auch wieder nur so Depression Quest-mäßige Sachen gewesen? Also zumindest dieser Glander-Typ, der damit angefangen hat, da habe ich da geguckt, was das für Spiele waren. Das war halt so Indie, ja, Low-Level-Indie, würde ich sagen. Also da, wie es auf Steam wahrscheinlich 12 Millionen Entwickler gibt, die versuchen da ihr eigenes Spiel. Was ja eine tolle Sache ist und so, aber halt... Ich sag mal, wenn jetzt, ich glaube nicht, dass das Gabe Newell deshalb irgendwie kleinere Portionen bestellen muss in Zukunft. Er sagt ja, der eine sagt, er hat ungefähr $1,000 im Monat bei Verkäufen gemacht. Naja, das ist halt nicht wirklich ein großes Spiel oder so. Ist jetzt auch nicht wenig für jemanden, aber ist es auch nicht. Herr Wolf has yet to issue a statement. Also Wolf muss irgendwann jetzt nochmal... sich zu Black Lives Matter äußern. Ja, weil Silence is Violence. Ich dachte immer, Silence is not consent. Ich weiß nicht, ich fühle mich nicht mehr wohl in diesem Labyrinth. Ich weiß nicht mehr irgendwie, was wo oben und unten ist und so. Ja, ja, so waren ja auch die Lieferungen von Waffen an die Kurden. War ein Statement, das gegen das Schweigen sein sollte oder so. Ein Statement gegen Waffenlieferungen in Krisenregionen. Steinmeier hat damals gesagt, wir machen uns schuldig, wenn wir nichts tun oder wenn wir was tun oder so. Silencer ist Violet oder was? Ja, der Steini hat ja auch gesagt, ja. Ach nee, wir machen uns nur schuldig, wenn wir nichts tun, nehmen. Genau. Wir machen uns nicht schuldig, wenn wir was tun. Wenn wir Waffen liefern, dann wäre das eine gute Sache. Da weiß ich noch genau. Das fand ich doch eine ziemliche Verdrehung von Rechtsprinzipien. Aber gut. So ist das bei der SPD heutzutage. Nee, Lee. Ach nee, nie Lee. Ach nee, nicht die, Alter. Doch, das war die Frau, die überall am Anfang der Corona-Krise schon überall den Rassismus gegen die Asiaten gesehen hat. Ja, die ist aber auch auf so einem ideologischen Fahrstuhl, ich sag's dir. Die ist gut im Netzwerken. Also, ja, mich erinnert die so ein bisschen an die Schwester von Kim Jong-un, ohne rassistisch sein zu wollen. Ja, sie lässt hier die Kritik von Anita Sarkeesian aufleben. Ja, aber Wort für Wort, das ist so peinlich. Ja, ne? Also, ich hab gedacht, hier hat jemand wirklich das Transkript von Anita genommen und hat's abgeschrieben. Ja, kannst du ihr ein Video von Zanderfoot als Antwort schicken oder so, ne? Eigentlich schon. Also wir haben die Jungfrau in Nöten natürlich. Ja. Wir haben das Manic Pixie Dream Girl. Wir haben Schlumpfine. Wir haben die starke, taffe Frau ist leider meistens eindimensional. Ja, starke, taffe Männer sind nicht eindimensional, oder was? Eben ja, aber Männer sind doch auch vom Patriarchat betroffen. Ja, schon ganz schön ignorant auf jeden Fall. So nach, wie lange ist es jetzt her? 5, 6 Jahren oder so? Ja, mit demselben Krempel um die Ecke zu kommen. Aber guck mal, obwohl ja auch einiges passiert ist und so weiter. Also. Auch in Filmen sind Schwarze und Frauen oft... Frauen of Color rassistisch und sexistischen Stereotypen ausgesetzt. Was ich hier halt am Aufziehen sehe, ist, dass du dann in Hollywood und Spieleschmieden hast, also hier die Kulturindustrie sozusagen, dir einen Motor anwirft und dann plötzlich Inhalte produziert, die ich halt auch aus einem Studio aus Ghana bekommen könnte, wo ich mich dann frage, soll dann der Westen auch noch die perfekte Umsetzung fremder Kulturen übernehmen? Ja, warum bezahlen, kann ich, bitte. Bezahlen. Warum soll ich nicht Uganda Knuckles feiern dürfen und ja. Sachen, die aus Afrika selber kommen. Also warum muss der Westen diese Produktion übernehmen? Das ist, wo ich mir so denke, merkt er nicht, dass diese Kritik dahin läuft, dass man dann sozusagen den anderen dann auch noch wegnimmt, was Eigenes zu produzieren? Also ich verstehe es nicht. Ja, vor allen Dingen ist die Kritik so variabel, dass sie im Prinzip egal ist, um was irgendwie alles anprangern kann. Du tust zu viele rein, du tust zu wenig rein, du tust überhaupt nicht rein, du machst eine Serie mit nur mit den Leuten, ist auch falsch. Und so weiter, also. Ein aktuelles Beispiel ist die Darstellung von Black Widow, Natascha Romanoff, in ihren ersten Auftritten im Marvel Cinematic Universe. Sie ist eine exzellente Kämpferin und Spionin, der es jedoch an Tiefe fehlt. Black Widow steht für ein weiteres Trope, nämlich die Schlumpfine. Das Schlumpfine-Prinzip bezeichnet die Anwesenheit einer einzigen Frau inmitten einer männlichen Gruppe. Black Widow ist zu Beginn des MCU der einzige weibliche Avenger. Ja, das hat man aber schon so, den Satz, das hast du lang dran gearbeitet, Nile, damit dir das die Leute nicht einfach mit so einem Fingerschnippen verschwinden lassen, weil, ja klar, du kannst dann sagen, am Anfang und in den ersten Auftritten und so, aber war denn in den ersten Auftritten, waren die anderen, die männlichen Charaktere da schon weiterentwickelt? Ich weiß es nicht so genau. Also, würde ich jetzt nicht so sehen. Die ganze Gruppe hat sich weiterentwickelt und spätestens halt in Endgame ist Natascha einer der tiefsten Charaktere von allen, wenn es darum geht, wer von den beiden halt sich opfert, sie oder wie heißt der Pfeilschlumpf? Hawkeye, genau, wer von den beiden sich opfern soll. Also einen viel besseren Arc kann eine Figur kaum haben. Sie hatte, glaube ich, auch positive Beispiele dabei. Aber ich habe nicht ganz verstanden, woran sie dann den Unterschied festgemacht hat. Wonder Woman, Beatrix ja. Kiddo in Kill Bill oder Natalie Portman's Lena in Annihilation. Annihilation habe ich nicht gesehen, Wonder Woman habe ich nicht gesehen, leider. Aber ist Beatrix Kiddo wirklich so vierdimensional? Ich würde eher sagen, sie ist ein Racheengel. First and foremost. Und viel mehr. Die ganze Geschichte von ihr hängt mit Bill zusammen und der Rache. Also, ich weiß nicht, ob die viel mehr dimensionaler ist als eine Black Widow. Finde ich auch eher. Oder nicht, vielleicht ja. Findet sie einfach den Film besser und glaubt es dann irgendwie deswegen. Tarantino-Filme ereignen sich aber auch, um irgendwas reinzugeheimnissen oder so. Katniss ist eine geschickte Jägerin, kämpft sich durch die Hungerspiele, sie ist aber auch fürsorglich, wütend, pflegt Beziehungen und hat verschiedene Motivationen. Machen männliche Charaktere nie. Ne? Und auch weibliche Charaktere haben das auch sonst nie. Also ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwo eine Frau schon mal wütend gewesen im Film, Beziehungen gepflegt hätte oder verschiedene Motivationen gezeigt hätte. Ach Gott, ey. Nee. Ja, in Spielen ist das vielleicht ein bisschen anders, aber in Filmen sehe ich das auch nicht so. Und hier gibt es auch die große Auswahl. Habt ihr gesehen, dass es jetzt auch Warnhinweise bei Sky gibt? Zumindest bei beim englischen Sky. Da gibt es einen Warnhinweis vor Aliens, also vor dem zweiten Teil der Alien-Trilogie. Der dritte, der existiert ja nicht. Der zweite Teil, dass dort veraltete Stereotypen drin vorkommen und veraltete Sprache. Eine was Warnung, denn? genauso eine Warnung. Was für Stereotype? Steht vor Disneys Aladdin. Also vor dem Zeichentrickfilm. Dem, ja. Was denn, Leute? Was, ja, welche Stereotype ist denn gemeint bei Alien überhaupt? Doch nicht sie oder was? Ich weiß es nicht, vielleicht dieses Banter zwischen Vasquez und hier Hicks oder so, ich weiß es nicht. Ach so, das weiß ich jetzt nicht so genau. Nee. Hat dich schon mal jemand für einen Mann gehalten? Nee, und dich? Ach so. Ich weiß es nicht. Also ich würde sagen, Vasquez und Ripley sind wahnsinnig starke weibliche Figuren und die zeigen ganz und gar nicht das Stereotyp, das Frauen in unserer Gesellschaft vielleicht öfter zugedacht wird, nämlich ja, die Frau, ja immer Mutter oder so. Ja, die Ripley wird immer als Vorzeigegegenbeispiel genannt. Ne? So ist sie ja auch. Ja. Also, vor Ripley hatte ich Respekt mit 15. Kannst du aber singen. Tja, und Mars Wonder Woman kannst du dir angucken. Der hat nicht viele Ecken und Kanten. Ist ein ganz solider Film. Ach nee. Ich habe dann lieber andere Filme, du. Ich habe einfach. Ja, aber das habe ich aber auch gelesen, dass die Wonder Woman etwas mehrdimensionaler ist. Halt. Das ist eigentlich deswegen auch ganz gut ankam. Gut. Ich will ihn jetzt nicht hochloben, aber ich habe mir angeguckt, um zu gucken, ob er cringy ist. Aber ist er gar nicht. Ganz normaler Film, guter Film. Ja, mehrdimensional heißt aber auch, dass sie sich da mit den Beziehungen irgendwie darauf eingelassen hat, dass er auch mal, wie soll man sagen, dass er auch mal von sich aus was gemacht hat, um einfach die Beziehung zu verbessern und sowas. Und nicht eben nur so wie Batwoman oder so zickig durch die Gegend gelaufen ist. Ne? Gott, ich meine, ich habe in den 90ern sehr viel DC gelesen und gerade auch Justice League und wer da so tut, als wäre, nee, das ist einfach, die ist schon immer so, die ist schon immer ein mehrdimensionaler Charakter. Das ist, wer das nicht gesehen hat, der tut mir leid. Wer das jetzt glaubt, das sei erst seit hier dem DC-Universe so, der tut mir wirklich leid. Noch schlimmer ist es aber in Opernhäusern und Orchestern. Hier geht es jetzt aber nicht um, dass Beethoven angeblich schwarz gewesen sein soll, oder? Nee. Gab aber einen sehr guten Thread auf Twitter die Tage, wo das ein für alle Mal fucking widerlegt worden ist. Ja, nee, hier haben wir einen schwarzen Dirigenten und der sagt, wir werden immer als etwas Unerwartetes bestaunt, wenn wir die Bühne eines klassischen Orchesters betreten. Wir gelten unbewusst als minderwertig, einfach weil wir schwarz sind. Sag mal, wir müssen uns alle beweisen im Leben. Ne? Weißt du, wenn ich als weißer Sushi-Meister irgendwo stehen würde, würden die Leute in Japan auch sagen, oh, du bist weißer und Sushi-Meister. Hammer. Ja, ist ja irre, sieht man nicht oft. Und genau so ist das bei uns, Keith Brown, Brandon Keith Brown. Die klassische Musik unterteilt die Gesellschaft nach Rasse und Klasse. Schauen Sie doch in den Konzertsälen um, wer da sitzt, wer da nicht sitzt. Steht da ein Schild draußen? Ja, macht das die klassische Musik halt auch ein, ja. Steht da irgendwo hier nur für Weiße? Oder steht irgendwo überhaupt an Theatern oder Konzerthäusern, steht da irgendwo nur für die Oberschicht? Oder kann es vielleicht sein, dass es halt auch Leute gibt, die sich einfach nicht dafür interessieren, weil sie das einfach auch in ihrer Erziehung nicht mitkriegen oder sogar gesagt kriegen, das ist nichts für dich, das ist was für Almans, Kartoffeln oder so. Ich weiß es nicht. Ich finde es toll, dass er das geschafft hat. Ich gönne ihm das und wegen mir können dann noch viel mehr schwarze Dirigent werden. Aber sie müssen es halt auch wollen und sie müssen es halt auch tun. Sonst ändert sich das ja nicht. Das ändert sich nicht. Das kann man nicht durch ein Programm irgendwie ändern, dass man dann sagt, okay, wir machen jetzt ein Stipendium für schwarze Dirigenten oder was. Und dann auf einmal schnellt die Nachfrage nach dem Job unter Schwarzen in die Höhe oder was. Ja, da möchte ich ganz gerne mal einhaken. Also das mit dem Dirigenten, da hast du natürlich recht, das ist absurd, ja. Aber gerade Orchester, ja, die haben teilweise Nachwuchsprobleme und das ist teilweise ein sehr guter Weg für sehr arme Leute, die aber talentiert sind, beispielsweise ein Studienstipendium oder sonst was zu bekommen. Das möchte ich nur an, das ist, wird im asiatischen Raum sehr gerne genutzt, ja, aber auch im afrikanischen Raum. Und super. Wollte ich nur anmerken, dass da gerade im Orchesterbereich sehr viel gemacht wird, um ausländisches Potenzial zu akquirieren. Und auch in unseren Orchestern sitzen. In unseren Orchestern sitzen ja auch viel Osteuropäer und Asiaten. Einfach weil hier der Bedarf da ist und in ihren Ländern vielleicht nicht so. Es liegt daran, dass die Asiaten in häufigerer Zahl, in größerer Zahl, dieses absolute Gehör haben. Hm. Ja. Wow. Propagierst du gerade hier Unterschiede zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen, oder was? Aber es gibt ja Unterschiede, da musst du ja die Medizin drauf achten, auf Unterschiede. Ja, aber die haben doch auch Karaoke, ist doch da mega weit verbreitet. Nein. Ja, ist, ich weiß, ja, stimmt. Also, ja. Weißt, wenn du als Hobby, als random Hobby, so wie wir Grillen tun hier in unseren Breitengraden, halt singen gehst, ja, kein Wunder, hast du mehr gutes Gehör. Versuch dich also, mal von Karaoke zu ernähren. Ja, das stimmt allerdings. Dann lieber grillen. 10 problematic films that could use warning labels. Bürger, wenn Sie sich diesen Film ansehen, könnten Sie. Kann es sein, dass du ein bisschen dumm bist oder so? Was? Kann es sein, dass du ein bisschen dumm bist oder so? Hat das Mädchen dazu vorausgekommen. Also, schauen wir mal. Was ist denn auf der Liste? 10 Filme, die Warnungslabels brauchen. Dirty Harry. Ja, klar. Alleine schon wegen der langen Pistole. Dieser Film macht sich über liberale Richter und guten Menschen lustig. Und der Bösewicht behauptet halt hier die Polizeibrutalität und versucht halt so zu tun, als wäre er halt brutal fertig gemacht worden, obwohl es nicht stimmt. Und das pflanzt die Saat, dass Menschen auch andere Vorwürfe als falsch sehen könnten, der Polizeibrutalität. Muss man natürlich aufpassen, dass man den Film nicht mit der Realität verwechselt. Ja, aber dass ja. Eine Vergeltungsjustiz und eine Reformjustiz, dass sie beide auch negative Seiten haben, das ist ja klar. Also ich weiß nicht, also Mox Liberal Judges, also liberale Richter, also da gibt's, also jedes Urteil hat ein Pro und ein Contra. Also und du Gutes. Also da kenne ich genügend Beispiele. Ja, wie viele B-Movies müsste man mit irgendwelchen Warnhinweisen versehen? Zumal ja dieser Film ja eigentlich eine Reaktion darauf war, dass mit dem Erfolg der 68er und so das juristisch in Amerika deutlich aufgeweicht wurde und ja, Polizisten auch kritisiert wurden und Polizisten auch beobachtet wurden und solche Sachen. Also das ist ja eine direkte Reaktion auf Social Justice Tendenzen gewesen. Schauen wir weiter. Forrest Gump, ja, der Film ist herabsetzend für jeden mit Behinderung, für Vietnam-Veteranen und Menschen mit AIDS. Okay. Es ist feindlich gegenüber Demonstranten, Aktivisten und Gegenkultur. Und der Name Nathan Bedford Forrest, also die Hauptfigur, wurde nach seinem Großvater benannt, dem ersten Oberwizard des Ku Klux Klan. Und wenn man Filme mit der Realität verwechselt, übrigens. Indiana Jones and the Temple of Doom. Ja, zu exotisch. Negative Darstellung von Indern und Hindu-Bräuchen und so weiter und so fort. Die Villains sind als primitive und blutdurstige Ausländer gezeichnet in dem Film. Wobei ich sagen muss, halt die Thuggies, von denen auch der Begriff Thug herstammt, waren eine Plage im Indien, im vorkolonialen Indien vor allem. Zu der Zeit, in der Indiana Jones spielt, waren die von den Engländern sozusagen ausgeräuchert. Aber das waren Leute, die haben Mörderbanden gebildet. Und denen hat es Spaß gemacht, Leute auszurauben. Die haben sich in Karawanen eingeschlichen, gewartet, bis sie an einem bestimmten Ort waren. Und dann morgens haben sie alle Leute niedergemetzelt, um ihr Zeug mitzunehmen und sie in Massengräbern verscharrt. Diese Leute gab es. Das waren blutdürstige Ausländer, wenn man nicht aus Indien kam. Das ist halt, wenigstens ein bisschen über den Hintergrund Bescheid wissen. Wäre schon gut. Oder halt die Realität nicht mit Filmen verwechseln. Me Before You sagt mir gar nichts. Überhaupt nicht. Aber es anscheinend sagt der Film, dass Selbstmord besser sein kann, als ein Behinderter zu leben. Weiß ich nicht, vielleicht geht es auch um Selbstbestimmung oder jemand hat halt Film mit Realität verwechselt. Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino. Haben wir mal was Aktuelles, super. Die kontroverse Darstellung von Bruce Lee. Weil er da halt ein bisschen... Ja, übersteigertes Selbstbewusstsein und so hat. Die Mexikaner, wie sie im Film genannt werden, sind hier irgendwie Auto, was ist Car Valets, also jemand, der das Auto nimmt am Hotel oder Kellnerin. Ja, das war halt in der Zeit wohl auch so, würde ich sagen. Naja. Und Charles Mansons White Supremacist Agenda ist ignored. Hä? Ja, der wollte ja angeblich einen Rassenkrieg anzetteln durch diese Morde und so. Nur halt, darum geht's nicht. Es geht um das Böse, das hinter Charles Manson steht. Es geht nicht um seine Agenda. Ihr habt wieder nicht kapiert, wann es ein Märchen ist und wann es eine Dokumentation ist. Und außerdem habt ihr Realität und Film verwechselt. Oh je. Hier geht es dann in The Children's Hour geht es wieder um Selbstmord, um lesbischen Selbstmord auch noch. Und dieser Film hat die Darstellung von LGBT-Menschen für Dekaden verschlimmert und bla bla bla bla bla. The Searchers, John Wayne, hat ihn jemand gesehen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber es geht um Native Americans und Cowboys und das Verwechseln von Realität und Filmen. Schweigen der Lämmer? Das Schweigen der Lämmer, ja. Warum denn das? Ja, weil ja, Psycho hat den Transgender-Killer halt erst möglich gemacht und jetzt hier in das Schweigen der Lämmer ist die Transgender-Identifikation Teil der Geisteskrankheit des Kriminellen. Die Zuschauer sehen Buffalo Bill, wie er Frauen-Make-up aufträgt, sich die Genitalien wegsteckt, und um weiblich zu nutzen und damit seinen Pudel spielt und mit sich selber tanzt, während sein Opfer praktisch um Gnade bittet. Noch nie einen psychotischen Villain in einem Film gesehen. Und der ist jetzt mal LGBTQ. Was wollt ihr eigentlich? Entweder gleiche Rechte. Dann müssen LGBTQ-Leute nicht nur als Helden, sondern auch als Villains möglich sein. Und als Bystander und was weiß ich. Ja, also das ist doch eigentlich inklusiv. Also ich blick's nicht. Also du musst doch eine Person, also eine Gruppe vielschichtig darstellen. Mal gut, mal schlecht, mal so, mal so. Also ich blick's nicht. Das ist doch eigentlich ein positives Beispiel. Also ich, ja. Nee, gut. Ist aber nicht richtig. Da muss dann stehen, das ist vielleicht so einfach, dass man da was einblendet in groß, sodass man über das Bild was einblendet, dass man sagt, das ist keine echte Darstellung von LGBTQ-Personen oder so, damit der Zuschauer das auch weiß. In Holiday Inn von 1942 geht es um das Problem des Blackfacing. Bing Crosby singt ein Lied in Blackface. Ja. Kann ich noch am ehesten verstehen, dass man da vielleicht einen Warnhinweis dran haben will, aber eigentlich auch nicht, weil es halt die Zeit war. Und hier, das ist eigentlich mein Liebling, True Lies von 1994. Das ist ein super Filmemacher, der James Cameron, ein brillanter Erzähler, ein echter Visionär, aber selbst ein Genie kann einen Fehltritt haben. Und dieser Film ist zwar unterhaltsam und hat tolle Setpieces, aber die arabischen Charaktere sind entweder religiöse Fanatiker oder Terroristen oder beides. Ja, wie ist der da bloß drauf gekommen, der James Cameron? Huh? Wie ist der da bloß drauf gekommen? Ja, und irgendwas muss dann Film ja auch zum Inhalt haben oder so, ne? Ja, aber du kannst doch nicht einfach den Arabern dann nachsagen, unter ihnen gäbe es religiöse Fanatiker oder Terroristen oder beides. Das sind doch Araber, Mammon. Ja, dann muss er böse sein. Ja, gut. Ja, es war auch Allah. Gar nicht in den 90ern Allah, so eine Allah. Zeit, wo das aufgekommen ist und so. Überhaupt nicht. Nee. Ach, das ist alles so lächerlich. Social Justice. Das nächste Ding, but even a genius can make a misstep. Das ist so dumm. Also, da merkt man voll, dass der Autor noch nie was erreicht hat. Wenn überhaupt, dann wirst du zu einem Genius, weil du viele Fehler hast und aus ihnen lernst. So. But even a genius can make a misstep. Und ich hatte es ja schon angesprochen, Otto, der Film wäre ja auch drin, wenn das ein deutscher ja. Wenn das eine ja. deutsche Geschichte wäre. Otto ist Teil von Kulturfaschismus. Ja, musst du denn nächstes Mal ein paar Warnhinweise lesen, wenn du ins Kino gehst, bevor der Film losgeht. Ach, das wollte ich doch erstmal zeigen. Ja. Nochmal Leseempfehlung von uns. Die Judith Bassert, die wir ja schon öfter hier gefeatured haben und die, deren Arbeit wir sehr schätzen, hat sich einem Social Justice Seminar bzw. einem Gespräch mit einem Social Justice Trainer, mit einem Diversity Trainer gestellt und hat das Ganze hier in ihrem Artikel niedergelegt. Ich habe den in letzter Sekunde bekommen, deswegen ist der weder archiviert noch freigeschaltet. Man kann sich da kostenlos registrieren, um ihn zu lesen. Ich als schwarze Frau werde immer diskriminiert sein und weiße Menschen werden immer Privilegien haben. Beep, boop, beep, beep. Mit diesem Satz leitet Jovita einen Workshop über Rassismus in Zürich ein und so weiter und so fort. Ja, aber der Artikel, der hört sich sehr interessant an, weil wenn du halt mit den Trainern dich besser auseinandersetzt, so lernen wir auch, wie wir die Menschen halt wieder deprogrammieren können, die von der Ideologie Social Justice heimgesucht sind. Beep, also, beep, beep. Weil gerade die Trainer sind halt die Interessanten. Ja, weniger die Aktivisten, die jetzt halt mal was aufgeschnappt haben und jetzt da in die Richtung marschieren, sondern die Leute, die halt die Leute indoktrinieren. Also interessanter Artikel. Und dann sieht man halt solche Schlagzeilen. Das ist mir einfach nur von der Schlagzeile her aufgefallen. Ich kenne mich mit der Fernsehserie nicht so gut aus. Ich habe da mal irgendwann einen Ausschnitt draus gesehen. Ich weiß, dass es einen Realfilm gibt. Aber halt Avatar The Last Airbender stellt eine Welt vor, die frei von Weisheit ist. Und Weisheit in dem Fall mit der Farbe Weiß assoziiert und nicht mit Wissen. Die animierte Abenteuerserie, die es jetzt wieder im Fernsehen gibt, gibt uns komplexe Charaktere, ein episches Narrativ und erinnert uns daran, dass Storys nicht immer vom gleichen weißen Amerika handeln müssen. Ja, wie gesagt, am besten machen jetzt, das macht ja die westliche Kulturindustrie jetzt auch noch die Kultur für die Nicht-Weißen. Meier Philips, wann bist du geschlüpft? Frage ich. Bist du gestern geschlüpft? Weil, sind das nicht diese Charaktere da von Marvel, diese Safe Space und ihr Bruder oder so? Die sehen so ähnlich aus, ja. Okay. Das ist leider geht es bergab mit der Diversität von Zeichenstilen. Ja, große Nasen oder so sind out. Ja gut, man hat ja hier schon, also die Serie ist, wenn man das hier sieht, könnte man denken, es sei eine japanische Serie, ist es aber nicht. Man hat sich da schön bei Japan bedient, um diesen Kram zu machen. Also, aber was mein Punkt ist, es gibt, seit Film angefangen hat, haben die Leute angefangen, nicht amerikanische Geschichten zu erzählen. Also, das ist einfach Unsinn, zu behaupten, ja, jetzt muss hier diese Serie kommen und uns zeigen, dass es nicht um Weiße geht. Das ist Blödsinn. Einfach Kackdreck. Vor allem nicht um weiße Amerikaner. Das ist so. Ihr habt einen Horizont, der reicht von hier bis zum Tellerrand. Ist wirklich traurig mit euch. Maya Phillips. So, ich bin hier ein bisschen durcheinander gekommen. Okay, da waren wir. Kommen zum humorigen Endspurt. Hier sind wir in der Schweiz. Mann verkauft verkleidet Mohrenköpfe. Unternehmer fühlt sich hintergangen. Wir hatten ja schon über die Mohrenkopf-Geschichte in der Schweiz gesprochen. Dass da jetzt auch wieder so eine Firma eingeknickt ist, die halt die Mohrenköpfe macht. Die wollen die jetzt auch umbenennen. Und es gab einen Run auf diese Mohrenköpfe. Und dieser Mann, den wir hier im Foto sehen, der hat da bei der Firma Gutmann Plattenbelege gefragt, ob er sein Würstchenstand vor die Tür stellen darf. Und der Chef hat gesagt, ja, warum nicht? Da haben die Mitarbeiter irgendwie eine Möglichkeit, sich was zu holen. Ist doch fein. Und das ist nicht so gut gelaufen. Und dann hat er ihn gefragt, ob er auch Mohrenköpfe verkaufen könnte. Und er hat gesagt, ja, mach das. Und hat dann auch angeblich erst auf Social Media davon erfahren, was wirklich losgeht. Nämlich, dass der Typ sich so vor die Tür gestellt hat. Kann man denken, was man will, ne? Aber wenn man jemandem was erlaubt, sollte man vielleicht auch überprüfen, was er da macht, ob er eine Genehmigung hat und ob das alles mit rechten Dingen zugeht. Er hat immerhin, sieht man ja vorne rechts, er hat einen Desinfektionsmittelspender, er hat die Mohrenköpfe in einer Hand, die von einem Einweghandschuh geschützt ist. Ich sehe jetzt keine Maske außer dem Blackfacing, aber ja, eigentlich hat er sich ja mit den Corona-Sachen wirklich wirklich gut angestellt. Ja, die News ist schon etwas älter, die ist von 2015, aber da hat ein Amerikaner Ultramarathon gemacht. Ultramarathon, Ultra-Triathlon. Und der ist dann 50 aufeinander folgenden Tagen jeweils ein Ironman hat er abgeschlossen. Und das ist halt schon ganz heftig. Also, ja. Besessen, würde ich nicht eher sagen. Besessen, ja, aber auf eine richtig geile Art und Weise, finde ich. Also, boah, heftig. Ich finde es richtig beeindruckend. Also, ich bin ja auch so in Sachen Sport, also alles, keine Ahnung, Formel 1 oder Bundesliga könnt ihr mich mit jagen, aber Ultramarathon, Ultratriathlon, so Sachen, Kanalschwimmen, sowas finde ich du geil. Du willst uns sagen, oder? Du siehst gerne Leute leiden. Ja, aber ich leide selber auch gerne. Also. Wenn ich mir das da oben so angucke, Sebastian Lammel, rechts der Autor und links das Foto von dem Typ, ist so ein bisschen Which Way, White Man. Ne? Also, möchtest du so ein Soja-Gesicht werden oder so einer wie der da drüben? Naja, wer weder noch, wa? Ich muss auch nicht 50 Tage Triathlon machen. Nee, absolut nicht, aber so auch, auf jeden Fall. Drauf. Nee. Kulturmarxist wäre nicht 50 Triathlons. Schon. Ja, genau. Also bei den 30 Liegestützen, da hätte ich noch, wäre ich noch mitgegangen. Aber wenn du jetzt die Torpfosten verschiebst, muss ich sagen. Oh ja, kommen wir zum Aluhut-Teil. Letzte Woche gab es ein Problem in Nordamerika, dass ausgehend vom T-Mobile und Sprint-Netzwerk ein sehr großer Teil des Mobilfunks ausgefallen ist in Amerika. T-Mobile und Sprint sind fusioniert. Das ist an sich auch schon ganz interessant. Aber die Ja, die haben halt gesagt, dass infolge dieses Mergers, dass es da technische Probleme gegeben hat und dass das die Begründung wäre. Allerdings ist das ja schon recht stichhaltig, nicht sehr stichhaltig gewesen. Und später das, was dann als offizielle Erklärung vorgehalten wurde, war auch nicht so eine richtige Erklärung für das, was vorgefallen ist. Das ist jetzt erstmal nicht so ganz seltsam. Allerdings haben dann halt einige Spekulationen die Runde gemacht. Und da geht es hier im Endeffekt drum. Das ist ein Post von... Es kommt am Ende noch ein kleiner Kaviar dazu, aber gut. Das ist der Post von einem ehemaligen Telekom-Mitarbeiter, der halt quasi gesagt hat, er hat intern noch nachvollziehen können, woran das gelegen hat. Und es hat daran gelegen, dass aus einem spezifischen Knotenpunkt, aus verschiedenen Knotenpunkten, die für Satellitenkommunikation zuständig waren, eine besonders große Datenmenge in das Netzwerk eingespeist wurde. So. Ja, und dass halt auch, Satellitenstationen waren, die halt sich mit exoplanetarer Exploration befassen und von SETI genutzt werden und solche Sachen. Ja, und von SETI und Pleti. Hier so im Raum, und das ist halt auch teilweise von einigen Seiten aufgegriffen worden als Spekulation. Jetzt kommt der Haken an der Sache. Das ist hier ein Reddit-Post in dem Artikel hier: Gute Nachtgeschichten, schreibt hier eure eigenen Horror-Stories. Deswegen kann man jetzt halt nicht wirklich sagen, ist das jetzt einfach eine Horror-Story, die sich jemand ausgedacht hat? Oder haben wir doch tatsächlich eine große Datenmenge von 17 Stunden von 300 Exabyte pro Minute irgendwie aus dem Weltall erhalten. Ja. Naja, einfach nur mal. Das ist immer viel Zeug. Ja, man kann ja spekulieren, was da sagt. Vielleicht war es auch einfach nur ein militärischer Test im Zusammenhang mit Starlink. Oder vielleicht ist es auch einfach nur Bullshit. Wer weiß. Jetzt bräuchten wir eigentlich Will Riker, der hier fragt, ob das echt war oder ob wir uns das nur ausgedacht haben. Ja, die Wahrheit ist da draußen auf jeden Fall, ne? Das ist die Antwort. Ich habe die Antwort da drauf, nämlich das lag daran, dass ich zu der Zeit einen Film geguckt habe. Und damit möchte ich heute die Runde beschließen. Ich habe gestern diesen Film gesehen, Die Farbe aus dem All, basierend auf einer Erzählung von Howard Phillips Lovecraft. Wer mich kennt, weiß, dass ich ein großer Fan von dem Mann bin, und ich war erstaunt, dass man trotz oder wegen, ich bin nicht ganz sicher, Nicolas Cage hier eine wirklich beklemmende Horrorgeschichte erzählt hat. Und es gibt nicht viele Lovecraft-Filme, meiner Meinung nach, die Lovecrafts-Stimmungen treffen, aber der tut das irgendwie, der macht das richtig, richtig gut. Und obendrauf spielt Nick Cage noch einen leicht unhinged Family Man, also der auch im Verlauf des Films immer mehr an Fassung verliert und immer mehr zu so einem manchmal fast zu viel Nicolas Cage wird, aber er passt sehr gut in die Rolle. Die Regie hat Richard Stanley geführt. Das ist das erste Mal, dass Richard Stanley Regie führt. Der war mal ein Wunderkind eigentlich und sollte die Insel des Dr. Moreau mit Marlon Brando, ich glaube 94 oder 96 war das, sollte er eigentlich Regie führen, ist aber dann weggemobbt worden, weil er zu visionär war, und hat seitdem nie wieder einen Feature-Film gemacht. Und das ist der erste, der ist mit Crowdfunding auch entstanden und mit wenig Geld, aber ist trotzdem eine Empfehlung. Wenn ihr wissen wollt, was die da runtergeladen haben, ich bin recht sicher, dass der Film war. Ja, da haben wir es doch schon. Was für eine düstere Stimmung zum Abschluss. Dabei ist doch alles so schön. Das Wetter ist wunderbar. Es lohnt sich, in den Wald zu gehen. Das auf jeden Fall. Das lohnt sich aber auch eigentlich immer. Ne? Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was er schadet. Und vergesst nicht, gegen Corona hilft nur Mieter Prokop. Ja, oder diese Maske halt. Das ist aber ein komisches Mittel. Maske. Habt eure Maske im Herzen, bitte. Maulkorb heißt das, glaube ich. Tja. Ja. Man mal darüber philosophieren die Tage. Was ist da so passiert? Durch die Woche und lasst euch nicht gendern. Ja, genau, geht mal wieder in den Wald. Ne, in euch. Die Daumen, der ist fleißig wie immer. Nur jetzt gerade nicht hier, aber nächste Woche ist er bestimmt auch wieder dabei. Das wollen wir doch hoffen. Jut, ladet nichts aus dem Deep Space runter, sondern geht lieber auf Dead Safe Space. Würde hier kostenlos runterladen. Die neue Box, die neue App, genau. .net, da könnt ihr auch eure Horror-Stories posten. Ne? Ja, und wie der Chat richtig sagt, trinkt immer eure Hirschquelle mit dem guten Uran. Genau, das Uran ist das Beste. Das hilft auch gegen Vibrionen. Bevor wir euch das wegen den neuen YouTube-Richtlinien nicht mehr sagen dürfen, dachte ich, sage ich es nochmal. Genau, Kaufmiete pro Kopf. Auf Wiedersehen. Ciao. Ach, jetzt habe ich ganz was vergessen. Ultra Max ist Boss. Was sagst du, Price? Nein. Und raus.